Und damit herzlich willkommen zu Dropkick Drama. Ja, es fühlt sich schon fast komisch an, das zu sagen. Was ist los? Nummer? Ja, ich musste kurz recherchieren. Es ist tatsächlich... Hast du das richtig eingestellt? Ich konnte mich gerade im Hintergrund hören. Konntest du? Jetzt nicht mehr. Gut, dann weiß ich nicht, was los war. Nummer 149. 194 tatsächlich. Und, das ist ja fast 200. Ja, das heißt leider, wir sind fast bei 200 und da müssen wir uns irgendwas Tolles überlegen. Ich hab... Ja, bei 200 ist dann das große Abschiedsfest. Da ist dann vorbei, es sei denn, irgendein wohltätiger Spender spendet 2 Millionen Euro, dann würde man nochmal 201 aufnehmen. Klingt nach einer Idee. Ich habe kurzzeitig überlegt, ob wir das machen, wie die WWE das mit dem Women's-Titel gemacht hat. Dass wir einfach behaupten, es wäre die erste Ausgabe und wir müssen uns den Trubel mit der 200. Ausgabe ersparen. Aber... Ja, aber dann müsste man ja auch alles umbenennen. Ja, wir können ja unsere Vergangenheit auch nicht hier verleugnen. Das geht ja nicht. Man kann schon. Kann man auch. Die WWE kann das ja auch. Ja, minder gut, sagen wir so. Ja, auf jeden Fall können wir dann heute offiziell sagen, es war kein Ende, es war nur eine Pause, wir sind wieder da. Unter Umständen sogar regelmäßig, nächstes Wochenende nicht, übernächstes Wochenende vielleicht. Es fängt gut an, aber wir planen tatsächlich regelmäßig, wenn ich das... Zur Zeit ist Pause beim Studieren, oder? Nee, also es ist ein langes Wochenende, aber mehr auch nicht. Achso, ich dachte, also gibt es auch dann irgendwelche Semester, ich kenne mich damit nicht mehr so aus. Die gibt es, aber die kommen erst noch. Achso. Ja, auf jeden Fall... Und wie sieht's aus im Studium? Ja, ganz gut. Um mal was Positives zu fragen? Ganz gut. Es ist viel Mathe, muss ich sagen. Das habe ich vorher nicht erwartet und das wird einem vorher natürlich netterweise auch nicht gesagt. Aber das macht ja Spaß. Mathematik ist schön. Mathe ist super. Nee, es gibt aber auch viele sehr interessante Sachen. Das klang jetzt nicht so überzeugt. Okay, also ich dachte, das ist tatsächlich nur, so. Weil du sagtest regelmäßig, dass jetzt eventuell Semesterpause ist und das regelmäßig ist in der Semesterpause. Nee, also die Planung ist tatsächlich regelmäßig jetzt erstmal wieder immer so regelmäßig halt, ne? Was hinter dem Wort halt so steckt. Das muss man mal sehen, wie sich das so bei mir ergibt. Das ist teilweise im Moment ein bisschen schwierig, aber wollen wir mal gucken. Ja, wir hoffen das Beste. Naja, auf jeden Fall, wir sind noch mit den besten Planungen und hier rangegangen. Wir haben alle alles gesehen, wir können über alles reden. Thomas hat sich den ganzen Katalog angeguckt diese Woche, habe ich gehört. Ich habe von 1985 bis 1987 alle Kämpfe von Hulk Hogan, Ultimate Warrior und Big John Studd geguckt. Darüber wollen wir ja sprechen. Vorsorglich, da kann ich dann auch ein gutes Wort einlegen. Naja, also wir reden heute über Wrestling, soweit das denn möglich ist. Wir haben aber sicherlich auch noch ein paar andere Themen. Hulk Hogan ist noch aktiv, oder? Was ist noch aktiv? Hulk Hogan ist doch noch aktiv, oder? Man könnte sagen, jetzt in einer Pause, genauso wie Dropkick Drama die letzten 2, 3, 4 Jahre war. Ich glaube, das kann man ganz gut vergleichen. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Da bin ich wohl doch nicht ganz auf dem aktuellen Stand. Ich dachte, Hulk Hogan hätte demnächst da den Kampf um den Titel. Man weiß es nicht. Alles ist möglich jederzeit. Kampf zwischen dem Schwergewichtstitel und dem Intercontinental-Titel, zwischen Hulk Hogan und dem Ultimate Warrior, ist das jetzt nicht demnächst? Ja, wir merken, Thomas ist topmodern dabei. Ja, immer. Vielleicht sollten wir auf die alten Sachen umschalten, dann kannst du auch wirklich mitreden. Ich meine, die Möglichkeit ist ja da. So alt, das war ja... Die aktuellen Sachen. Also bevor Hulk Hogan so groß wurde. Naja, auf jeden Fall, wir haben heute noch ein paar andere Themen, damit wir auch über Dinge reden können, die wir beide gesehen haben. Ich habe gerade netterweise festgestellt, dass Thomas UFC geguckt hat. Zumindest in Ausschnitten. Also teilweise, ich habe nicht alles gesehen, aber so, ich glaube, die wichtigsten Kämpfe habe ich gesehen, oder? Das ist schon mal sehr löblich. Also zumindest, wenn es Titelwechsel gab. Ja. Und es gab ja einen, das habe ich gesehen. Das ist korrekt. Das ist schon mal sehr gut, weil dann können wir da schon mal drüber reden. Ich hoffe, du hast nicht nur diesen einen Titelwechsel gesehen. Ich habe noch, was habe ich gesehen? Ja, ich habe noch was. Doch, ich habe ein paar bekannte Namen habe ich gesehen. Okay. Womit wollen wir anfangen? Es ist deine Wahl. Wrestling. Gut. Mach mal den aktuellen Stand im Wrestling, damit ich auch wieder auf dem aktuellen Stand bin. Letzte Pay-Per-View war Payback. Genau. Und der nächste Pay-Per-View ist ja Extreme Rules, glaube ich. Genau. Die lustige Tatsache ist Extreme Rules... Das ist gar nicht so lange hin, oder? Weil da, bei Payback hatten sie gesagt, in 3 Wochen, glaube ich. Ja, genau. Das heißt, also die WrestleMania-Zeit ist ja jetzt erstmal vorbei. Jetzt wird wieder Pay-Per-View nach Pay-Per-View abgegrast. Ach so, ja, wir sollten ja erst auf jeden Fall noch über WrestleMania sprechen. Das haben wir ja noch nicht gemacht, weil wir ja in der Pause waren. Das können wir gerne machen. Das klang jetzt hoffnungsvoll so, dass du WrestleMania gesehen hast. Dementsprechend darfst du jetzt mal anfangen und sagen, wie es dir gefallen hat. Und ich halte mich erstmal zurück. Ja, es ist, also es war ja eine gute Show, aber es waren ja komische Ergebnisse. Ja, das also von daher, das hatten auch fast ja alle gesagt. Das war die Zeit, als mein Abo von Figure 4 Weekly auch noch nicht ganz abgelaufen war. Ja. Da hatte ich die Sendung auch noch gehört. Die haben ja auch alle dasselbe gesagt, naja, für die Leute so in dem Stadion, da war das bestimmt ganz super. Obwohl ich teilweise die, weiß ich nicht, dieses Segment da mit den Legenden da, mit Steve Austin und so, das fand ich irgendwie nicht so spannend. Und was war denn noch, da war irgendwas, ich glaube mit The Rock, das kam mir irgendwie sehr, sehr lang vor. Irgendwie sowas war da. Ja. Das war eigentlich ein Musikakt. Ich überlege, Nee. Kann mich schon gar nicht mehr daran erinnern, ob es auch so ein, sonst haben sie ja auch häufig so ein langes Musikkonzert. Nee, das hatten sie nicht, aber diesmal hatten sie, glaube ich, da war bei der Hall of Fame ja Snoop Dogg. Genau. Das fand ich sehr, sehr gut. Das war sehr gut. Der hat eine sehr gute Rede gehalten. Das stimmt, das hat mich auch positiv überrascht. Und jetzt überlege ich gerade mal, ist der beim Entrance da von der Sasha Banks, ist der da mit reingekommen? So, da sind wir wieder. Wir hatten ein kleines technisches Defizit, immer diese neue Technik. Wir sind jetzt aber wieder da, es geht wieder wie gewohnt weiter. Und ja, Thomas, Snoop Dogg ist dann auch bei Sasha Banks im Entrance mitgekommen. Meiner Meinung nach einer der besten Entrances, die es bei WrestleMania gab. Und ich überlege gerade, er hat, glaube ich, keinen eigenen Song für... Doch, hat er tatsächlich. Also, er hatte einen eigens auf sie abgefassten Song, was das Ganze noch besser gemacht hatte. Ist ja auch Cousin von ihr. Und also für mich so... Das hat er auch bei der Themenrede gut mit eingebaut. Genau, das hat er sehr gut gemacht. Also für mich war das einer der emotionalsten Momente. Und das war ja das, was dann auch viel gesagt wurde. Und ich finde, das stimmt auch. Das wäre ja eigentlich auch da die ideale Möglichkeit dann gewesen, dass sie dann den Champion-Titel gewinnt. Ja, genau. Wobei jetzt da das ganze Frauenprogramm, was zurzeit läuft, das finde ich nicht schlecht. Also das ist eher eine der besseren Sachen. Und da denke ich mal... wird die ja auch wieder zurückkommen, aber das war so ein bisschen so eine verpasste Chance, fand ich. Ja, das Booking bei WrestleMania war ja grundlegend sehr merkwürdig und es war eigentlich schade, weil das wirklich der perfekte Moment gewesen wäre und eigentlich auch so der einzige Kritikpunkt, den ich an dem Match bringen würde. Okay, es sind ein paar Sachen schiefgegangen, es ist nicht alles rund gelaufen, aber für mich war das Frauenmatch bei WrestleMania definitiv das beste Match. Ja. Okay. Würde ich auch sagen. Und ja, und dann hat man das... Ich überlege gerade mal, was war noch so an wirklich... Das Intercontinental-Titel-Ladder-Match. Die waren alle nicht so schlecht. War alles ziemlich, ziemlich gut. Die Leute geben sich ja bei WrestleMania sowieso immer doppelt und dreifach Mühe. Aber so das absolut Herausragende war es, denke ich, nicht. Und auch Triple H dann zum Schluss, da kann ich mich schon gar nicht mehr dran erinnern. Nee, das waren sehr... mittelmäßiges Match, eigentlich eher so ein Match, von dem man sagen würde, bei Raw, okay, das war ein sehr gutes Match, aber für ein Pay-Per-View, Main-Event und dann noch WrestleMania absolut nicht angebracht. Und noch dazu muss man auch mal sagen, es waren die beiden letzten Matches bei WrestleMania hatten beide 30 Minuten reine Matchzeit, vom Anfang bis Ende des Matches, ohne Entrances. Das Hell in a Cell, das hätte ich jetzt fast... Ja, genau, das fand ich relativ grauenvoll, sogar das Match. Ja, das haben wir auch alle gesagt, das war ja im Prinzip nur für diesen einen Stunt. Ja, und das Problem ist, jeder wusste, dass der Stunt kommt und hat nur darauf gewartet. Als du den Stunt gesehen hast, als du noch keine Kommentare und nichts dazu gehört hast, was hast du denn gedacht? Ich fand es anstrengend. Ich habe ja live geguckt und WrestleMania dieses Jahr war ja eine 7-Stunden-Veranstaltung, muss man ehrlich sagen, wenn man Kickoff und alles mitgeguckt hat. Und da gab es ja auch schon Matches, dementsprechend muss man das halt einfach dazu zählen. Und dann zum Schluss bei Matches zu bringen, ein Match... bei dem man eigentlich nur auf den Stunt wartet, weil man leider weiß, dass dieser Stunt kommen wird. Wenn man das nicht gewusst hätte, wäre es nicht so schlimm gewesen. So hat man aber nur darauf gewartet. Und dann 20 Minuten drauf zu warten, war sehr anstrengend. Und danach das Triple H Roman Reigns Match war auch ein Match, was sehr langsam aufgebaut wurde. Viel mit Details, was aber halt nur noch mal zum einen nicht so gut war, dass es für ein Main Event angebracht war. Es war jetzt auch nicht schlecht. Aber in Anbetracht dessen, das nach 6,5 Stunden zu bringen, da wurde es halt einfach echt anstrengend, muss man sagen. Ja. Ja, also was aus meiner Sicht... Wobei den Stunt selber fand ich schon sehr gut gemacht. Das auf jeden Fall. Auch ehrlich zu sagen, obwohl das Match ja nichts war. Und da hat man sich schon ein bisschen Sorgen gemacht, dass man das gesehen hat, dass da alles klar gelaufen ist. Absolut. Also was ich noch gut fand, war das Ladder-Match im Opener des Pay-Per-Views. Ein Intercontinental-Titel, das würde ich für das zweitbeste Match halten. Enttäuschend fand ich dann noch so Sachen wie New Day gegen League of Nations, weil das letzten Endes nur dazu da war, um diese Legends-Sachen nach dem Match aufzubauen. Und ich finde, das war auch ein großer Kritikpunkt bei WrestleMania. Vieles war nur dazu da, um die Auftritte der Legenden aufzubauen, und die aktuellen Leute, die man eigentlich hätte aufbauen sollen, die sahen dadurch ziemlich schwach aus und als wären sie nur, ja, zweite Sache. Standen nicht so sehr im Rampenlicht wie dann die Legenden halt. Ja, das ist natürlich das Problem. Also baut man natürlich dann keine Stars auf. Ja, das haben viele kritisiert, dass vor allen Dingen auch für das Publikum da, die sind ja dann wirklich, obwohl es gab ja wohl bei dem Einlass ein paar Probleme, aber die meisten sind ja einigermaßen pünktlich, vielleicht nicht zum ersten, aber zum zweiten Match dann drin gewesen. Und das war dann schon eine sehr, sehr lange Zeit. Ja. Wobei man auch sagen muss, ich habe auch extrem viele gehört von Leuten, die tatsächlich erst zum vierten Match Jericho Styles reingekommen sind. So als Extremer. Die müssen da wohl von der Logistik her in dem Stadion das nicht gut im Griff gehabt haben. Der Brian Alvarez hat da ja ein bisschen was erzählt. Der ist ja wohl dann zum zweiten Match reingekommen. Wenn dann andere noch später reingekommen sind, umso schlechter. Ja, ja, ich habe auch gehört, das Stadion hat wohl eine Geschichte damit, solche Sachen zu verpatzen. Naja. Ja, wobei das bei vielen Stadien ist. Das ist hier. Das hört man zugegebenermaßen. Ist das teilweise auch eine Katastrophe. Ja. Nur da gehen die Leute so früh hin, dass dann alle drin sind. Aber das habe ich ja auch schon erlebt, wenn ich hier im Fußballstadion war, dass man da ewige Zeiten da in diesen Schlangen stand, weil da sind irgendwie 10 Tore und die machen 2 für den Eingang auf oder so. Ja. Ja, man muss auch sagen, mittlerweile hört man fast jedes Jahr bei WrestleMania, dass irgendwie der Eingang oder das Reinbringen der Leute irgendwie nicht so richtig funktioniert. Ich kann mich erinnern, ich war vor ein paar Jahren mal bei einer WWE-Veranstaltung in Deutschland, in München, in der Olympiahalle. Da passen jetzt 10.000 rein, vielleicht sogar ein paar weniger, ist keine große Halle. Selbst da hatten sie Schwierigkeiten. Und die WWE, wenn sie in Deutschland ist, die fangen ja eigentlich immer pünktlich bis überpünktlich an, um möglichst schnell das alles durchzubekommen, wieder abbauen zu können, wieder weiter zu können, weil man hat ja einen straffen Zeitplan, muss am nächsten Abend meistens schon in der nächsten Stadt sein. Und da hat man tatsächlich das Programm geändert, weil wirklich kaum jemand drin war zum Anfang der Show. Und da hat man dann tatsächlich Paul Heyman rausgeschickt und gesagt, und ihm mal was anderes machen lassen. Und dann kam noch CM Punk dazu damals und es gab Schläge mit Kendo-Sticks und so weiter. Also da etwas Ungeplantes, was man ja sehr, sehr selten hat bei Deutschland-Shows der WWE. Da ist man da tatsächlich mal drauf eingegangen. Also diese Sache mit dem Eingang, die gibt es öfter. Ich kann mich sogar erinnern an ein Konzert von Herbert Grönemeyer in der Nordseehalle in Emden. Und da passen ja wirklich nicht viele Leute rein. Solche furchtbaren Konzert habe ich mir damals angeguckt. Wobei, das fand ich damals schon nicht gut. Ja. Da hab ich dann, der Musiklehrer, den ich damals hatte im Gymnasium da, der Musiklehrer, der war auch da bei dem Konzert. Und da war ich auch nicht der Einzige, der da bei dem Konzert war. Der hat dann hinterher in der Musikstunde auch noch von dem Konzert da irgendwie was erzählt. Und das hat ihm nicht gefallen, dass ich gesagt habe, das Konzert war nichts. Das war schlecht. Oh, schlechte Note bekommen? Das fand er nicht so gut. Aber jedenfalls, was ich sagen wollte, selbst da hat der Grönemeyer noch eine halbe Stunde, bevor das Konzert losging, gesagt, das fängt ein bisschen später an. Und das würde er nicht machen, weil um hier künstlich irgendwie die Stimmung hochzubringen, sondern weil tatsächlich noch ganz viele Leute draußen sind und noch nicht in der Halle sind. Ja, und wer nicht gerade hier aus der Gegend kommt. Gab es auch schon vor 30 Jahren. Ja, und wenn ich gerade hier aus der Gegend komme, die Nordseehalle in Emden mit dem Kaff ist tatsächlich nicht sonderlich groß. Da passen, weiß nicht, wie viele Leute passen da rein? 2000? 3000 würde ich sagen, ja, oder? Also wenn alle Stehplätze sind, würde ich sagen 3000. Ja, also das ist wahrlich kein. Wenn die Sitztribünen nutzen, vielleicht 2000 oder so. Aber ja, genau weiß ich es nicht. Also es sollte wahrlich kein Wunderding sein, da die Leute reinzubekommen. Herbert Grönemeyer würde da heute nicht mehr auftreten können, dafür ist es zu klein. Naja. Ja, also WrestleMania, ich weiß gar nicht, ich habe ja jetzt demnächst mal einen Flug in die USA und werde mir das ja dann mal angucken, wie mir das so gefällt mit der Fliegerei und so. Ja. Und ich weiß aber gar nicht, wenn ich mir so die WrestleMania angucke, ob ich mir dann, also nächstes Jahr habe ich das nicht eingeplant, da müsste man ja jetzt schon planen und weiß auch nicht, ob der Ort da so der ideale ist, aber ob ich, wenn die WrestleMania so lang geht, ob ich da wirklich dann dahin fliegen würde. Ja, ich hoffe, dass man das nächstes Jahr einsieht und das nicht wieder so lang macht. Die Sache ist ja auch Raw ist ja jede Woche so lang, aber selbst bei Raw weiß man ja mittlerweile eigentlich, dass selbst die hohen Leute einsehen, dass es eigentlich zu lang ist, man da aber nur noch vertraglich halt drinsteckt und nichts gegen machen kann. Dementsprechend bin ich eigentlich recht guter Dinge, dass man da einsieht, dass das zu viel war. Wobei die Raw nach WrestleMania ist natürlich immer super, ne? Ja, wobei die fand ich dies Jahr auch nicht überragend, muss ich sagen. Nö, aber die ist trotzdem, also von der Stimmung auch, da muss man auch, wenn man da hinfährt, glaube ich, mit fest mit einplanen. Das wird wahrscheinlich fast schwieriger, da Karten zu bekommen als bei WrestleMania, könnte ich mir vorstellen. Ja, also die Weil die ja dann begehrtesten Karten dieses bei Jahr dir. waren ja die NXT-Karten von NXT Takeover. Die waren am begehrtesten. Ja, das kann ich mir auch gut vorstellen. Das habe ich übrigens auch gesehen. Das war an dem Wochenende die bessere Show. Ja, eindeutig. Also das war meiner Meinung nach die beste Show an dem Wochenende. Ich hatte noch eine Evolve-Show gesehen an dem Wochenende mit Mühe und Not. Der Livestream war eine Katastrophe, muss ich nochmal sagen. Aber NXT, deutlich die beste Show. Also ein hervorragendes Tag Team Match als Opener. American Alpha gegen Dash und Dawson. Hervorragendes Match. Und da auch der richtige Ausgang mit dem Des Titelwechsel. einen Fehlers, den sie hatten. Ja, genau. Trotzdem gut. Aber gut, das gab es ja beim Women's Match auch. Da muss man damit leben. Aber da gab es dann zumindest das richtige Finish, nämlich den Titelwechsel. Ja, das Debüt in der WWE Shinsuke Nakamura gegen Sami Zayn. Das war natürlich ein hervorragendes Match. Und da hat man auch nochmal die Klasse gesehen, weil eigentlich ist in dem Match nicht viel passiert, aber trotzdem war es hervorragend. Ja, gut, das liegt halt an dem Nakamura, ne? Ja, eindeutig. Und ja, der Main Event Aber zwischen. eigentlich heißt es ja Nakamura Shinsuke. In Japan wird das ja umgedreht. Das ist Mit richtig. Vor- und Nachnamen. Du kannst gerne anfangen, das auch so zu betonen. Kein Problem. Werde Das ich. habe ich dir ja mal erzählt. Die japanischen Kommentatoren, früher gab es das ja nur mit japanischen Kommentatoren, die können brauchen im Prinzip auch nur ein Wort, um zu kommentieren. Die sagen immer nur Ai, Ja, das ist mir mittlerweile auch aufgefallen, Ai. Ich glaube, das heißt auch verschiedene Sachen. ja. Das ist, glaube ich, nur, wie man das betont, ist, glaube ich, das Entscheidende. Ich glaube, das ist gar kein richtiges Wort, sondern das ist mehr so eine Lautsprache. Ei! Ja, ich weiß auch nicht. Also, wenn es einfach ja wäre oder so, die benutzen es einfach so extrem oft. Ja, ei! Naja, auf jeden Fall. Also WrestleMania war dieses Jahr zwar eine interessante Show, aber irgendwie nicht das, was man erwarten würde Nee. für die Rekordshow von der Zuschauerzahl her. Absolut nicht. Es war eine mittelmäßige Show. Also man wurde unterhalten. Man war groß im Vorteil, wenn man es nicht an einem Stück gesehen hat. Aber gut. WrestleMania 3 war natürlich besser, weil WrestleMania 3 ist ja so ein bisschen so der Vergleichswert wegen der Zuschauerzahl. Ja, WrestleMania 3 hat natürlich Kultstatus. Ja, Ja, dann das hat kam. diese Show nicht bekommen, das muss man ganz klar sagen. Ja, dann ging das Booking nach WrestleMania 3, nach WrestleMania 33. War es 33 dieses Jahr? 32? Die Zahl weiß ich nicht. 32, glaube ich. Oh Gott, sind wir Also es ist auf uninformiert jeden Fall hier. mehr als WrestleMania, also mehr als 3 war es. Ja. WrestleMania 3 Irgendwo ist zwischen immer 3 super. und 40 dann so. Du, ich habe damals sogar WrestleMania 3 live gesehen. Da kann ich mich noch dran erinnern. Das wurde ja damals auf Sky, als es Sky noch umsonst war, also im englischen Kanal, wirklich live übertragen. Das habe ich noch, und das lief irgendwie an einem Wochenende. Ich weiß gar nicht, ob das samstags oder sonntags lief, aber ich weiß, das habe ich damals live im englischen Sky-Fernsehen gesehen. Es wäre Da schön, wenn gab das es auch heute noch, da natürlich auch gab noch es auch noch funktionieren damals würde. diese 15 Minuten mittendrin Intermission, wo wirklich in der Show dann 15 Minuten Pause war. Da haben sie dann nur irgendwelche Video und also Werbung lief natürlich auch von Sky und dann irgendwelche Videozusammenschnitte, aber wo du wirklich eine Viertelstunde Pause hattest. Gibt es ja heute auch nicht mehr. Na gut, dafür gibt es heute als ganz gutes Gegenstück das Network, auf dem man jederzeit pausieren kann, was vielleicht auch die bessere Alternative ist. Hast du denn WrestleMania 3 auch damals live gesehen? Ja, schön wärst du. Ach, da warst du noch gar nicht auf der Welt. Da kannst du mal sehen, wie lang das schon her ist. Ich würde gerne mal eine Wrestling-Veranstaltung tatsächlich im Fernsehen sehen. Mal sehen, ob es irgendwann mal so weit kommt, dass ein Pay-Per-View im Fernsehen nochmal läuft in Deutschland. Meinst du, es kommt Glaube nochmal so nicht, weit? ich glaube nicht. Ich glaube ehrlich gesagt auch fast nicht. Ich denke, das wird alles jetzt über diese Streams. Also es ist ja jetzt auch dann diese ganzen Sonderstreams und neben diesen ganzen Maxdome und so weiter, wo die Einzelgeschichten dann auch laufen, gibt es ja dann auch so Spartengeschichte. Es gibt ja von Sat.1 auch dieses Run Fighting für, weiß ich gar nicht, ich glaube 4 Euro im Monat oder so, wo auch UFC-Geschichten laufen. Ja, wobei da die Sache ja nochmal anders ist. Das läuft ja, das ist ja Streaming-Dings von ProSieben Sat.1 Media. Und tatsächlich ist bei ProSieben Sat.1 Media, beziehungsweise bei ProSieben ja durchaus Interesse, UFC auch regulär hier im deutschen Fernsehen laufen zu lassen. Und der Grund, dass man das jetzt erstmal auf diesen Streaming-Dienst wohl angeblich gelegt hat, ist wohl, dass man sich noch nicht wirklich mit der UFC hinreichend einigen konnte, wie man das dann im Fernsehen bringt und so weiter. Man wollte das aber unbedingt schon mal zeigen, um die Fans schon mal darauf einzustellen und hat dann dementsprechend das schnell auf diesen Streaming-Dienst, den man da neu eingerichtet hat, gelegt. Über den man übrigens auch nicht viel Positives hört, muss man mal sagen. Man hört eigentlich gar nichts darüber. Es ist schwierig, was drüber zu hören, und wenn man etwas hört, dann ist es nur negativ und was ist das Negative? Das Negative ist, dass die Streams eigentlich nie funktionieren. Ich habe eigentlich das bisher noch nie von einem Stream gelesen, dass der gut funktioniert hat. Das ist schlecht. Also das ist natürlich Grundvoraussetzung. Wenn das schief geht, dann setzt sich das nicht durch. Ja. Das war ja das Problem, was Ring of Honor ganz lange hatte. Ja. Immer gute Pay-Per-Views hatten, aber dieser iPay-Per-View-Anbieter, den die hatten, dass man den Streams nicht hinbekommen hat. Ja, die lassen das jetzt, glaube ich, über Ustream laufen, also einen anderen Anbieter, der das halt vernünftig macht. Also praktisch sowas wie YouTube. Die bieten ja, glaube ich, auch Live-Sendungen an. Ich glaube sogar, man kann das auch über YouTube in Amerika zumindest nutzen. Ich bin mir aber auch nicht sicher. Naja, auf jeden Fall, ROH hat das Problem gelöst und bei UFC habe ich durchaus eine Hoffnung, dass früher oder später es dann doch auch mal im deutschen Fernsehen läuft. Ich bin mir nicht sicher, ob das, also von den Anbietern kann ich mir das gut vorstellen, aber ich meine, das letzte Mal als UFC da auf, war das DSF oder was lief, da ist es ja quasi verboten worden als gewaltverherrlichend. Ja, genau. War ja, glaube ich, nicht das Problem der Vertrag zwischen UFC und DSF, sondern da wollten die Medienanstalten das nicht. Ich glaube, das war noch nicht mal die Medienanstalt. Ich glaube, das ging aus politischer Richtung. Aber ich meine, dass man das mittlerweile, das hat sich mittlerweile erledigt vor ein paar Monaten, ein halbes Jahr oder so. Ich meine, das hat sich erledigt. Die Hürde ist genommen. Also, dementsprechend ist das Interesse jetzt ja auch wieder da von ProSiebenSat.1. Ah, okay. Ja, das wäre ja sinnvoll. Ja, also ich denke, da haben wir eine ganz gute Chance. Also WrestleMania war dies ja nicht so gut, aber mal gucken, vielleicht fahre ich doch irgendwann mal zu WrestleMania. Weißt du schon, was nach Florida im Gerüchteküche ist, was danach kommt? Nee, kann ich dir jetzt tatsächlich gerade so gar nicht sagen. Weil Florida wäre jetzt für mich auch zu früh von der Planung, weil ich noch nicht weiß, wie das läuft mit der Fliegerei, ob ich dann sage, das ist okay für mich. Ja. Das heißt, dann müsste ich im Prinzip ins übernächste Jahr gehen, aber es muss natürlich auch ein Ort sein, der so halbwegs okay ist. Ich bin noch im Überlegen. Ich habe, glaube ich, schon mal was gehört. Ich weiß nicht, ob es Pennsylvania war oder Philadelphia sogar, irgendwie sowas in die Richtung. Kann ich dir also jetzt aber auch nicht sicher. Wenn es eine blöde Stadt ist, dann gehe ich vielleicht lieber zu irgendeiner runden UFC nach Las Vegas. Das kann wäre auch, sicherlich auch mein Erlebnis. Da kann ich auch zwischendurch ein bisschen Geld verspielen. Ja, endlich mal. Und da gibt es ja auch wohl diese ganzen anderen großen Shows und diese ganzen Zaubershows und Zeugs und so. Das ist bestimmt ganz interessant. Ja. Wo du übrigens gerade bei Zaubershow bist, kann ich nochmal ankündigen, wir werden später auch noch eine kurze Rezension der neuen 3-Fragezeichen-Folge haben. Da geht es nämlich auch um Zauberei. Habe ich nicht gehört. Die ist am Freitag neu erschienen, da werde ich dann nochmal ein paar Worte zu verlieren. Ja, haben wir WrestleMania besprochen, dann ging es weiter. Das Booking nach WrestleMania war dann fast noch katastrophal als bei WrestleMania. Shane McMahon hatte sein Match gegen Undertaker verloren. Sollte also eigentlich entmachtet werden. Vince McMahon hat ihm dann doch die Macht zugesprochen. Wir haben dann also Woche für Woche ohne Erklärung Shane McMahon an der Macht gesehen. Netterweise allerdings die besten Sendungen seit langer Zeit. Ja, dann kamen ja die ganzen NXT-Leute. Das war ganz gut. Und ich überlege gerade, AJ Styles, nee, das war vorher schon, ne? Das AJ Styles war beim Rumble. Es kamen Enzo und Cass. Apollo Crews kam dazu. Genau. Baron Corbin, der ja bei WrestleMania die Battle Royale gewonnen hatte. Ja, das hat mich überrascht. Aber das ist eine ganz gute Idee gewesen. Ja, also ich bin der Meinung, Baron Corbin hätte man eigentlich noch bei NXT lassen sollen. Netterweise, lustigerweise, und man sollte wirklich nicht drüber nachdenken, wen die WWE wohl als nächstes von NXT hochholt, weil in der Regel sind das immer die Leute, die eigentlich noch ein bisschen bei NXT bleiben sollten. Apollo Crews ist zwar athletisch wunderbar, kriegt es aber irgendwie noch nicht so ganz auf die Reihe, vernünftige, spannende, längere Matches auf die Beine zu stellen. Baron Corbin ist wrestlerisch okay, hätte aber eigentlich auch ruhig auch ein bisschen Zeit bei NXT verbringen sollen. Auf der anderen Seite Leute wie Shinsuke Nakamura, wo man direkt gemerkt hat, okay, der braucht jetzt hier, der ist sofort angekommen, der fühlt sich wohl im Ring, der kann da direkt seine Sachen zeigen, der hätte eigentlich sofort hochgeholt werden sollen. Also. Vielleicht ist da was Großes geplant, dass jetzt im SummerSlam oder so irgendwas Besonderes passiert. Ja, das ist durchaus möglich. Wo wir beim SummerSlam sind, dann gab es ja die interessante Sache, dass man nicht Charlotte gegen Sasha Banks gebracht hat nach WrestleMania, was nach dem Match eigentlich Sinn gemacht hätte, sondern Natalya vorgeschoben hat, was, wie du schon gesagt hast, eine spannende Fehde ist, sehr gut. Es ist tatsächlich endlich mal eine Frauenfehde, bei der es auch Storyline gibt. Das ist Und da wirklich sehr war auch positiv dann bei dem anzumerken. einen, war ja auch, das war bei Payback dann, ne? War Genau. Bret Hart doch dabei. Genau, das war auch sehr gut. Und Ist dir aufgefallen, wie dick Bret Hart geworden ist? Hat das mit seiner Krankheit zu tun? Das sah ich richtig, weiß es sieht nicht. ungesund aus, als wenn sich das so richtig gebläht hat. Also er hat ja, was war das, Prostatakrebs oder irgendwas in die Richtung? Ja, Prostatakrebs hat er besiegt, das war glaube ich auch, also da hat er sich von erholt. Viel schlimmer, er hatte wohl noch eine Verletzung am, ich glaube, Armgelenk von vor so und so vielen Jahren, vor etlichen Jahren, die er jetzt endlich mal hat machen lassen. Und da hat er sich wohl noch nicht so sehr von wiederholt. Also er konnte wohl auch gar nicht so gut schreiben und so weiter. Ich weiß nicht, ob das jetzt unbedingt eine Verletzung ist, von der man dick wird. Wahrscheinlich eher nicht. Ich weiß nicht, er sah jetzt auch nicht so aus, als wenn er jetzt viel zu viel gegessen hätte oder so, sondern richtig so ein bisschen aufgeschwemmt. Und ich dachte schon, das hat vielleicht irgendwas mit den Medikamenten, die er nehmen muss, zu tun. Ja, das kann natürlich sein. Das sah nicht so richtig gut aus. Ja, also topfit sieht er eh schon seit einigen Jahren nicht mehr aus, muss man zugeben. Ja. Aber ist ja erstmal gut, dass er einen Krebs besiegt hat. Vielleicht sollte er sich auch mal die langen grauen Haare abschneiden. Das trägt natürlich auch nicht dazu bei. Da sage ich jetzt mal nichts so. Ja, auf jeden Fall gehe ich davon aus, dass das Charlotte-Sascha-Banks-Programm sicherlich auf SummerSlam verschoben wurde. Ja, Könnte ich Sasha mir Banks ist so vorstellen. ein bisschen abgetaucht, glaube ich, oder? Von Sasha Banks hat man tatsächlich nur, ja, ich glaube, seit der Raw nach WrestleMania nichts mehr von gesehen, wenn ich mal drüber Mal nachdenke. irgendwie so ein, gab doch mal irgendwie noch so ein Jobber-Match. Ich weiß gar nicht, war das die Raw nach WrestleMania? Ja, da Und hat sie in einem sie dann 2-Minuten-Match gewonnen hat. gewonnen. Und das war's dann, glaube ich. Ja, ich glaube auch. Wer, wo du gerade bei NXT bist, diese Woche debütiert bei Raw, ist noch Dana Brooke von NXT, wobei nur in einem Das Backstage. habe ich nur gehört, aber nur ein Backstage. Ja, genau, nur ein Backstage-Segment. Ich habe gesehen, die hat bei SmackDown Match gehabt. Das habe ich allerdings noch nicht gesehen. Also vom Wrestling her ist hier nicht so gut. Nee, nicht wirklich. Also da kann ich, also bei Dana Brooke kann ich halbwegs noch verstehen, dass WWE sich da Mühe machen will und sie zum großen neuen Star bringen will. Bei Eva Marie kann ich das absolut nicht nachvollziehen. Ja, mal sehen, was draus wird. Dann haben wir auf jeden Fall Payback, wo dann ja entschieden wurde, dass Shane McMahon und Stephanie McMahon gleichzeitig Raw kontrollieren werden und an der Macht stehen werden. Und ja, dann gab es ja den Main Event. Glaubst du denn, Moment, glaubst du denn, dass am Ende dieser Fehde, am SummerSlam beispielsweise, Shane McMahon gegen Triple H das Match sein wird? Und dann womöglich das Hauptmatch? Das fände ich eine Katastrophe. Wo du es jetzt gerade so sagst, fände ich es auch eine Katastrophe. Ja, ist eine gute Frage. Ich bin mir noch nicht mal so sicher, ob sie diese Fehde überhaupt so lange aufrechthalten. Ob sie da überhaupt so lange Material für finden. Ja, SummerSlam ist im August. Ja, maximal dann noch ein oder zwei andere PPVs dazwischen sein. Ja, aber nichtsdestotrotz sind noch ein paar Monate, die man füllen muss und irgendwie immer wieder bei Raw so ein bisschen teasern muss, dass Stephanie und Shane sich nicht verstehen. Das ist schon eine lange Zeit. Also da kann die WWE schnell mal von abspringen, von so einer Storyline. Ansonsten, man hatte ja mal Aber eine wenn Zeit erstmal lang. die wie hießen sie noch? Green, weißt du, die Posse von ihm da aus diesem Ortsteil, wie heißt dieser Ortsteil noch? Ich habe Mean gerade Green keine. Posse aus Greenwich oder so? Ich habe gerade keinen blassen Schimmer, was du mir erzählen möchtest. Das ist die, weißt du das nicht, mit dem, hieß der eine noch, Paul Gass oder so, damals aus der Attitude Era, die Posse von Shane McMahon. Okay. Ich glaube, das war die Mean Street Posse oder irgendwie sowas. Musst du mal nach. Ja, der Name klingt bekannt. Jetzt, ja. Musst du mal nachgoogeln, wenn du das weißt, wenn du das nicht weißt. Haben doch viele schon spekuliert, die kommen bei WrestleMania vielleicht auch. Vielleicht kommen die jetzt noch. Ja, das WrestleMania-Match. Dann machen sie bei Survivor Series ein Survivor Series Match. Und auf der einen Seite ist Triple H mit Stephanie McMahon und noch irgendwelchen Gehilfen. Und auf der anderen Shane McMahon mit den ganzen alten Männern von dieser Mean Street Posse, die alle dann genauso gekleidet sind wie früher, aber alle nur noch mit einem Krückstock da dann laufen können. Klingt nach einer tollen Idee. Auf jeden Fall so ein paar Run-Ins hätten dem WrestleMania-Match sehr gut getan, das muss man mal sagen. Ich nehme auf jeden Fall an, bei SummerSlam im Main-Event würde ich eher behaupten, dass Brock Lesnar da stehen wird. Es war einmal eine Zeit lang das Match gegen Braun Strowman gedacht, dass der die Battle Royale bei WrestleMania gewinnt, das ist dann ja zum Glück auch nicht passiert. Ist der verletzt jetzt eigentlich, dieser Strowman? Oder von dem habe ich jetzt... Nee, Strowman ist nicht verletzt. Wo der im Moment... Ja, du siehst nur von der Wyatt-Family, siehst du momentan nur recht wenig, weil Bray Wyatt ja verletzt ist. Allerdings hat Vince McMahon ja jetzt letztens bei einer dieser Conference... War nicht mit dem Luke Harper auch noch irgendwas? Nee, glaube ich. Ja, doch. Irgendwas? Ja, doch, der Luke Harper hat sich auch verletzt, das ist richtig. Ja, genau. Und der war eigentlich derjenige, der ja so von der Matchqualität her die Family, muss man sagen, getragen hat. Ja, das stimmt. Wobei er ja nie so wirklich ins vordere Spotlight kam. Also der war immer dabei und man hat sich immer gefreut, aber... Aber er hat bei den Tag Team Matches immer die Segmente gehabt, wo dann das eigentliche Wrestling mehr vor der Grund stand. Ja, das ist korrekt. Naja, auf jeden Fall hat Vince McMahon ja jetzt letztens bei einem dieser Conference Calls, die immer mal wieder gemacht werden, seit es das Network gibt, gesagt, dass Bray Wyatt mitunter bald auch zurückkehren wird. Ich glaube, in den nächsten Wochen hat er gesagt und nebstbei aufgezählt hat er noch Seth Rollins, John Cena, Randy Orton. Also es gibt ein wenig Star-Power, die bald zurückkehrt. Das ist ganz gut. Also das ist Seth wirklich Rollins, sehr gut. Da warten ja viele drauf, das finde ich auch gut. Ja. Glaubst du denn, dass er als Babyface zurückkommt? Das ist schwierig. Ich hab fast das Gefühl, dass es nicht der Fall sein könnte, wobei das eigentlich Sinn machen würde. Man hat es ja schon so indirekt immer mal wieder aufgebaut über Twitter und so weiter. Und der hatte ja seinen kurzen Auftritt auch bei den Slammy Awards. Und ich meine, da ist er auch als Face aufgetreten, wenn ich mich recht erinnere. Dementsprechend würde es eigentlich Sinn machen. Und dann hattest du noch aufgezählt, John Cena ist ja auch Face, Randy Orton ist mal so, aber wird wahrscheinlich bei der Rückkehr auch erst Face sein. Wer ist denn dann der Heel, der gegen Roman Reigns um den Titel kämpft? Oder glaubst du, dass AJ Styles den noch gewinnt? Ja, das ist eh so eine schwierige Frage momentan mit Roman Reigns, wie man den bookt als Face, als Heel. Ich meine, AJ Styles ist ja jetzt auch momentan eher noch Face, wenngleich er als seine The Club-Mitglieder ja so mehr so in der Heel-Richtung tendieren. Das ist also ein bisschen Wirrwarr. Frage ist jetzt, ob AJ Styles vielleicht heel-turned früher oder später, ob Roman Reigns wirklich dann endlich mal heel-turned. Das ist alles schwierig zu sagen. Aber auf der Heel-Seite, so um den Schwergewichtstitel, haben sie sonst kaum welche, ne? Also auch der Bray Wyatt, das ging ja zum Schluss auch in Richtung Turn, dass die zu Faces werden. Ja. Und wer ist denn dann noch auf der Seite der Bösen? Also man hat ja jetzt League of Nations aufgelöst, dementsprechend könnte man ja jetzt eigentlich, zumal man dem ja auch recht viel Geld bezahlt, Del Rio endlich mal pushen. Das würde Sinn machen. Ja. Ansonsten, Rusev hat ja beim Pay-Per-View jetzt ein Match gegen Kalisto um den US-Title und ich würde auch annehmen, dass er den wahrscheinlich gewinnt. Das würde den Titel auch wieder aufwerten, das finde ich schon mal sehr gut. Da fände ich schon mal sehr gut. Meinst du, dass Rusev gepusht wird? Weil meistens die diese kleinen Titel haben, für die ist das ja ehrlich gesagt nie, dass die Karriere höher wird. Ja, wobei das zuletzt ein bisschen besser geworden ist. Und ich glaube, in Rusev hat man eigentlich auch recht viel Hoffnung. Der wurde ja eine lange Zeit lang auch mit dem Titel zusammen extrem gepusht. Und ich könnte mir vorstellen, dass man das auch wieder macht. Man hat ja jetzt auch Lana wieder an seine Seite gestellt. Also da habe ich eigentlich schon Hoffnung drin. Ja, das wäre auch gut. Mindestens mal so, wie man das ja bei Hulk Hogan macht. als ein Hauptgegner für einen Pay-Per-View. Da muss man den ja dann richtig als Monster aufbauen. Ja, gerne auch für ein paar mehr Pay-Per-Views. Dann hat man ja jetzt noch Sheamus. Ja, das hat man bei Hulk Hogan ja anders gemacht, ne? Da war immer zu einem Pay-Per-View und dann kam King Kong Bundy und dann hat er bei WrestleMania 2 verloren und dann war der auch weg vom Fenster und bei WrestleMania 3, ein Jahr später, hat er dann gegen die Lilliputaner gekämpft. Ja, aber leider ist ja jetzt Hornswoggle und El Torito gefeuert, also da kann man jetzt ja leider nicht mehr so viel machen. El Torito auch? Meine El Torito ist auch gefeuert, ja. Hornswoggle hat sich gehört. Das wäre auch schade. Das wäre ja eigentlich das ideale Programm. Rusev um den Titel bei der nächsten WrestleMania und in der übernächsten WrestleMania Rusev mit zwei bösen Lilliputanern gegen da muss dann irgendwie jemand, der so wie Hillbilly Jim ist, weiß ich nicht, Zack Ryder und zwei guten Lilliputaner. Ja, das wäre ideal. Sehr schade, man da hat jetzt tatsächlich... Mal, da haben wir schon wieder für 3 Jahre Programm gebucht. Man hat tatsächlich keine kleinen Leute mehr jetzt in der WWE, das ist echt traurig. Ja, das ist ja... Es sind viele Leute gefeuert worden, habe ich gehört. Ja, doch, es sind einige. Wade Barrett ist freiwillig gegangen, der geht nach Japan, oder was macht der jetzt? Ja, das kann ich dir nicht sagen, der steckt ja... Ich weiß gar nicht genau, ob der jetzt tatsächlich schon direkt gefeuert wurde, also theoretisch der hätte... Der wurde nicht gefeuert, er hat ja gesagt, er möchte nicht mehr. Ja, also theoretisch steckte er ja noch ein paar Monaten Vertrag. Auch aufgelöst worden. Okay, gut, dann ist das schon mal geklärt. Es heißt nur, also es gibt auch Leute, die sagen, er möchte im Prinzip in die Fußballberichterstattung, er kommt ja aus England, das würde ihn auch interessieren. Das heißt, es könnte auch sein, dass er sich komplett vom Wrestling verabschiedet, was ich ein bisschen schade finde. Ja, eigentlich ein ziemlich guter Wrestler. Tendenziell könnte er natürlich auch nochmal in die britischen Ligen rein, die momentan ja auch durchaus ein bisschen Zuwachs finden und immer mal wieder Erwähnung. Aber ich glaube, die können ihn vom Geld her nicht leisten. Na, ich weiß es nicht. Also die haben ja jetzt das zum Beispiel auch zwischendurch... Ich glaube, dann wäre Japan für ihn interessanter oder die amerikanischen Indies. Ja, das kommt immer drauf an, was er will. Wenn er nur immer mal wieder so einen Gastauftritt will, dann wären die britischen Ligen vielleicht gar nicht so verkehrt. Die haben ja zum Beispiel auch schon Auftritt von AJ Styles. Also ich denke jetzt so für einmalige Auftritte immer mal wieder könnten die sich das durchaus leisten. Und, aber das wäre keine Karriere. Und wenn er nur für einmalige Auftritte, er muss ja dann auch trainieren und so weiter. Das weiß ich nicht, ob er das dafür machen würde. Ja, vielleicht noch so nebenbei, wer weiß. Ja, Santino Marella war gefeuert. Was macht Damien Sandow? Der ist ja auch gefeuert. Ja, das ist auch eine gute Frage. Das fand ich schade. Ja, das ist wirklich schade, zumal der ja auch beim Publikum sehr gut ankam. Also Damien Sandow war ja jetzt einer der wenigen, die man seit Ewigkeit nicht gesehen hat und dann kam er nach Ewigkeiten wieder ohne irgendwas, war aber immer noch total beliebt beim Publikum, deswegen macht das auch eigentlich absolut gar keinen Sinn. Ja. Santino Marella... Das Problem ist, der passt halt nicht zu den Indies, der passt nicht nach Japan, das heißt, der kann dann nach zu TNA gehen, aber das bringt ja auch nichts. Also bei TNA ist er mehr, also da kannst du ja eigentlich direkt sparen. Was bei TNA passiert momentan, ist eigentlich nur noch traurig oder eine Witzeshow. Vielleicht würde Damien Sandow ganz gut zu RH passen, so in so eine eher lustige Storyline, vielleicht mit dem Herren mit seinem Faunenkostüm, dessen Name mir gerade entfallen ist. Weiß ich auch nicht. Ja, irgendwas mit Young. Was mit C? Darren. Nee. Darren Young ist ja mal. Darren WWE. Young ist was anderes. Darren Young bei WWE hat ja jetzt Bob Backlund als Life-Coach. Das hat mich sehr überrascht. Also, wie man dazu gekommen ist, keine Ahnung, aber das ist schon mal sehr unterhaltsam. Das wird bestimmt gut. Ja. Ja, Santino Marella, der war zuletzt nicht mehr aktiv im Ring da, sondern hat mehr so die Mediensachen gemacht. Ist jetzt auch weg, okay. Der war auch zu schwer, glaube ich, verletzt immer. Ja, der hat halt zuletzt aber auch keinen aktiven Vertrag mehr gehabt, sondern mehr so ein Mediending halt. Also da wäre es theoretisch ja auch egal gewesen. Aber okay, hat die WWE dann wohl nicht für wichtig genug betrachtet. Ja, Hornswoggle El Torito hatten wir, dann ist noch eine Frau mit C gegangen, die früher bei den Funkadactyls mit dabei war. Auch hier ist mir der Name entfallen. Ja, hier, das, ja. Cameron. Ja. Diese furchtbare, die werde ich nie vergessen. Die hat doch damals Tough Enough. Ja. als der Steve Austin die gefragt hat nach dem Lieblingsmatch, da sagte sie doch irgendein Match mit, wer war denn das? Mit Alicia Fox oder so? Genau, mit Alicia, irgendwie Melina gegen Alicia Fox, sagte sie, glaube ich. Ja. Und da sagte, die fand jetzt wirklich Melina gegen Alicia Fox, fandst du besser als Ric Flair gegen Ricky Steamboat. Ja. Und da hat er die ja sowas von fertig gemacht. Wie hieß denn die noch? Cameron. Irgendwas auch Cameron. D, hast du recht? Nee, Cameron. Mit C. Cameron, genau. Cameron. Ja. Das ist keine Gefahr. Die ist ja wohl auch betrunken Auto gefahren und hat den Leuten auch nicht gesagt, dass sie bei WWE arbeiten würde. Hat da irgendwie wohl rumgelogen und da ist, glaube ich, keiner traurig drüber. Nee, wahrlich besser. Hat sich das selber eingebrockt. Girl Bye, könnte man da jetzt nur so sagen. Ja, gibt es noch irgendwelche Namen? Von den Kündigungen habe ich jetzt keinen mehr. Das Einzige, was ich noch gehört habe, ist diese Sache da mit dem Adam Rose. Ja, die Wobei sollte man auch noch ansprechen. Verhaftung habe ich nichts mitbekommen. Da habe ich nur gelesen, irgendwas mit Verhaftung. Ja, also erstmal hat er ja... Das, was ich nur mitbekommen hatte, ist diese Wellness Policy. Dann hat er ja so ein paar Twitter-Sachen veröffentlicht, die der WWE nicht gefallen hat. Ja, er hat dann ja die Hat ich gehört, wenn normalerweise wäre er mit auf dieser Kündigungsliste gestanden, aber das hatte irgendwas jetzt mit dieser Wellness-Policy und dass er da irgendwas erzählen wollte zu tun. Ja, also er hat ja die über Twitter dann diese persönlichen, also die Dokumente von seinem Arzt veröffentlicht, die seinem Arzt ihm extra aufgeschrieben hat, dass das, was weswegen er in der Wellness Policy durchgefallen ist, dass er das gesundheitlich nehmen muss und dass der WWE das auch eigentlich bekannt wäre. Medikamente gegen ADHS, ne? Das kann sein, ja. Geht, ja, glaube ich, in die Richtung. Das hat er, glaube ich, bei The Law erzählt. Naja, auf jeden Fall, der WWE hat das dann wohl nicht so gefallen, dass er diese Dokumente von seinem Arzt da veröffentlicht hat. Die waren dann auch ganz schnell wieder weg und der war jetzt wahrscheinlich eh schon nicht so im besten Licht. Ja, dann wurde er auch noch verhaftet, weil er wohl häusliche Gewalt gegen seine Frau angewendet hat und irgendwelche Zeugen auch noch eingeschüchtert hat. Wenn ich das recht verstehe, hat er wohl einen körperlich oder geistig zurückgebliebenen Sohn und dann hat er das wohl damit erklärt, dass er da irgendwie Stress hat und so weiter und seine Frau wollte ihn wohl auch schnell wieder nach Hause haben und er ist jetzt wohl auch wieder zu Hause unter freiem Fuß und so weiter, aber das wirft jetzt natürlich auch alles andere als ein gutes Licht. Dementsprechend wird es mich natürlich nicht wundern, wenn der auch nicht mehr lange zu sehen ist. Also es gab ja damals diese Berichterstattung, dieses Dokumentarfeature auf, ja, von ESPN, auf einem anderen Fernsehsender. ESPN, glaube ich. Weißt du das noch? Ja, genau, mit diesen jungen, aufstrebenden Wrestlern. Ja. Bei NXT, da war er ja auch dabei, da hatten sie das auch erzählt, da mit seinem behinderten Sohn. Ja. Und er hatte, glaube ich, auch schon mal irgendwelche Probleme. Ich glaube, er ist sogar in der Wellness Policy schon mal aufgefallen, wenn ich mich täusche. Ja, muss ja, weil das war ja der zweite Verstoß. Die Suspendierung 60 Tage gibt es ja erst beim zweiten Verstoß. Ja, oder, naja gut, also der Fall Titus O'Neil zeigt natürlich auch, manchmal macht man das auch mal anders. Manchmal schmeißt man jemanden auch mal 90 Tage raus für irgendwas. Das war aber ja nicht eine Suspendierung wegen Wellness Policy, das war ja wegen was anderem. Ja, das stimmt natürlich auch wieder. Ja, wie sind wir hier gelandet? Jetzt haben wir leicht den Faden verloren. Ja, weil nach WrestleMania immer diese große Kündigungsfälle ist. Ja. Ich glaube, wir waren bei Payback stecken geblieben. Ja, du wolltest gerade, bei Payback gerade, ja, du hattest so zwischendurch die ganzen NXT-Leute, die gekommen sind, auch aufgezählt. Genau, wir waren, glaube ich, beim Main Event angelangt. Es gab dann ja den Main Event bei Payback. Beziehungsweise wir sollten vielleicht erstmal sagen, dass Enzo Amore sich ja bei Payback in dem Finale um den Nummer 1 Herausforderer auf die Tag Team-Titel von New Day verletzt hat. Ja, das ist wirklich schade. Ja, das war ein schauriger Moment, der leider oder ja auch schockierenderweise sehr an Pero Aguayo Jr. Erinnert hat. Glücklicherweise außer einer schweren Gehirnerschütterung nichts passiert. Das weiß ich nicht. Was ist mit diesem Aguayo Jr. passiert? Das war der Mexikaner, der vor mehreren Jahren praktisch im Ring gestorben ist. Vielleicht erinnerst du dich noch, das war eins der Comeback-Matches von Rey Mysterio damals, ein Tag-Team-Match. Das Match kenne ich nicht. Ich weiß, dass damals jemand gestorben ist, aber jetzt hätte ich ja nicht gewusst. Und ich weiß auch, dass er im Ring gestorben ist, aber den Move oder so hätte ich jetzt nicht gekannt. Ja, das war der Pero Aguayo Jr. Und ja, der Move war immer schwierig festzustellen. Auf jeden Fall, es ging so in die gleiche Richtung, so dieses Whiplash von den Ringseilen. Und der Aguayo hat sich da, glaube ich, den Nacken gebrochen, wenn ich mich nicht täusche. Ja, das wusste ich nicht. Naja, auf jeden Fall, beim Falle Enzo Amaro ist es dann ja glimpflicher vonstatten gegangen. Nur, in Anführungszeichen, eine schwere Gehirnerschütterung. Und also dementsprechend... Wenn man zurückfahren wird? Nee, das kann man ja auch immer schwierig sagen. Das kann tendenziell nächste Woche sein. Das kann sich auch noch ein paar Monate hinziehen. Also WWE ist ja tendenziell jetzt mit Gehirnerschütterung eher sehr vorsichtig. Dementsprechend denke ich mal, das dauert noch ein bisschen. Glaubst du, dass der Cass jetzt dann als, weil der wird ja so ein bisschen gepusht jetzt, dass er dann als Einzelwrestler bleiben wird? Oder glaubst du, dass die dann wieder als Tag-Team zusammengeführt werden? Ja, das bereitet mir momentan so ein bisschen Sorge. Also der Vince McMahon scheint... Weg vom Fenster, muss man sagen. Als Einzelwrestler, glaube ich, wird der Schwierigkeiten haben. Na, ich weiß es gar nicht so genau. Also er ist jetzt nicht fantastisch, aber ich finde, die Grundlagen sind durchaus da. Ja, ich glaube, der Vince McMahon ist jetzt auf einmal aufgefallen. Oh, wir haben da ja einen großen, gebräunten, langhaarigen Typen, der sich auch gut bewegen kann. Und der kann auch noch sprechen. Er kann auch noch einigermaßen gut sprechen. Der Enzo kann das zwar besser, aber im Vergleich zu anderen, das fällt nicht so auf, weil der Enzo halt sehr gut ist. Aber im Vergleich zu anderen ist der, glaube ich, als Promo gar nicht so schlecht. Nee, absolut. Also Big Cass, im Gegensatz zu einigen anderen Leuten, die heutzutage Promos halten, aber das gar nicht können, ist der durchaus noch sehr gut. Naja, ich hoffe auf jeden Fall, dass man das Tag-Team dann wieder zusammenbringt. Aber hoffe ich für beide. Uns auch auf der Heel-Seite. Also selbst wenn man den so pusht in Richtung, so vielleicht sogar in einem Jahr oder so bis hin zu Titel, ist auch schon wieder dein Face, ne? Ist auch schon wieder kein Bösewicht. Sei mal, macht da was. Ja, ist richtig. Naja, auf jeden Fall, die Vought Villains sind damit jetzt wie geplant auch Nummer 1 Herausforderer und damit gibt es dann das Match gegen New Day bei Extreme Rules um die Tag Team Titel. Sag mal, wenn die Vought Villains reinkommen, ja, bei dem Entrance, dann wird ja mal das Bild schwarz-weiß und so ein bisschen auch die Geschwindigkeit von dem Bild teilweise anders. Wie stellt sich wohl dieser Auftritt für die Live-Leute da? Ist das dann total langweilig? Weil das können sie ja im Live-Auftritt nicht machen. Das können sie ja nur für die Fernsehübertragung machen. Also bei NXT sind die Vought Villains ja immer gut angekommen. Aber das ist auch irgendwo dann mehr so ein Gimmick, was vor ein paar hundert Leuten funktioniert. Also man kann ja jetzt in den letzten Wochen, kann man ganz gut beobachten, selbst vor den besten Publikums, zum Beispiel in Chicago, dass die Vought Villains einfach praktisch keine Reaktion ziehen, leider. Heißt es Publikums oder Publika? Das habe ich mich auch gerade gefragt, nachdem ich es gesagt habe und es ganz grauenvoll klang. Ich wollte eigentlich Crowd sagen, aber dann hättest du mich wieder korrigiert. Sag mal Publika. Publika. Ja. Aber es gibt diese Veranstaltung, richtig? Republika oder so? Nicht Publika, aber das ist lateinisch und heißt die Sache der Öffentlichkeit. Öffentlichkeit. Ja. Res ist, oder die Dinge, glaube ich. Res ist, glaube ich, Plural von Re und Re ist, glaube ich, die Sache, das Ding. Wenn ja, ich glaube, das ist tatsächlich korrekt. Gut, dass ich jahrelang Latein hatte. Ja, ich habe ja das große Latinum, das muss ich mich das, noch fragen, dann kann ich dir das direkt sagen. Ich habe das Kleine. Res Publica war damals im Latein auch irgendwie da dieses Parlament oder so. Oder der Begriff. Das stimmt, das könnte durchaus sein. Kommt mir bekannt vor. Wo sind wir jetzt schon wieder stecken geblieben? bei der Öffentlichkeit. Ja, auf jeden Fall Vought Villains gegen New Day dann. Und ich nehme mal an, dass New Day die Titel behalten sollten, da die Vought Villains nicht wirklich ankommen. Es sei denn natürlich, man möchte, bis Enzo wiederkommt und man dann die Feder New Day gegen Enzo und Cass macht. Vielleicht macht man jetzt ja so ein Zwischending und gibt den Vought Villains mal eine Zeit, um die Titel, um die Feder gegen New Day so ein bisschen aufrechterhalten zu können, für eine längere Zeit gegebenenfalls, falls es mit Enzo ein bisschen länger dauert. Andererseits, was mir gerade noch einfällt, nächste Woche bei Raw, werden ja auch Primo und Epico in ihrem neuen Gimmick zurückkehren. Da gab es ja jetzt seit, weiß ich nicht, gefühlt 20 Wochen immer wieder Einspieler. Ich habe da noch kein einziges Promo von mir angeguckt. Mhm. Bin da jetzt auch nicht motiviert, da irgendwie mal auf YouTube zu gucken. Wahrscheinlich gibt es die da alle oder so. Ja, die gibt's da. Das sind relativ unspektakuläre. Aber was ich so höre, klingt sehr uninteressant. Ja, das sind unspektakuläre Sachen. Man sieht halt viel Bilder aus Costa Rica, schöne Bilder, Partys, Frauen, Naturaufnahmen sind letzten Endes fast mehr Werbeaufnahmen für Costa Rica, wie so ein Reisekatalog, die machen würde. Nichts sonderlich Spannendes. Mhm. Ja, klingt jetzt auch nicht so prickelnd. Nee. Und also die werden, denke ich mal, auch schnell wieder untergehen. Und dann kommen die als Heels und sagen, wir sind besser, weil wir aus Puerto Rico kommen, oder was? Ja, genau. Die werden dann wahrscheinlich sagen, ach, so schöne Natur. So Costa Rica, ne? Costa Rica. Ist korrekt. Oder? Ja, Puerto Rico? Ja, weiß ich nicht. Puerto Rico, glaube ich. Ich dachte, die kommen ja ursprünglich aus Puerto Rico, ne? Ja, ich habe mich versehen. Puerto Rico. Ja, die werden dann auf jeden Fall... Weil das ja sind doch die Verwandten von dem Carlos Colon und der hat genau auch Puerto Rico sein, sozusagen seine Wrestling-Firma. Ja, ich habe mich gerade ein wenig versehen. Ja, die werden dann auf jeden Fall sowas in die Richtung sagen, das Essen bei uns ist besser als euers in Amerika. Die Landschaften sind schöner, unsere Strände sind schöner, unsere Frauen sind schöner, solche Dinge. Also solche Dinge fallen dann immer in diesen Promo-Segmenten. Mhm. Ja, ja. Relativ unspektakulär, vielleicht klappt's ja. Wir werden es sehen. Gibt's da dann auch Äpfel in den Promos? Nee, die gibt's, glaube ich, leider nicht mehr. Die haben hin und wieder mal Cocktails in der Hand, aber Äpfel habe ich, glaube ich, noch nicht gesehen. Hm. Sehr schade. Weißt du, was ich meine, ne? Kalito, natürlich. Ja. Ja, dann können wir jetzt zum Main Event bei Payback. Genau, AJ Styles gegen Roman Reigns. Roman Reigns. Ja, das war ja das TNA oder TNA übliche Overbooking Run-in und zig Unterbrechungs Main Event Match, das nach 15 Minuten eigentlich keinen Matchfluss mehr hatte. Nach 15 Minuten gab es dann erstmal einen Countout gegen Roman Reigns. Vorher gab es einen phenomenal Vorarm von AJ Styles gegen Reigns durch eins der Kommentatorenpulte. Das war sehr spektakulär, sah sehr gut aus. Und bis dahin, muss man sagen, war das Match auch sehr gut. Also Styles hat sich da viel Mühe gegeben, um die offensichtlichen Schwächen von Roman Reigns rumzuarbeiten. Also das war wirklich sehr gut. Ja, dann gab es diesen Countout, dann kam Shane McMahon rein, hat das Ganze ohne Countouts wieder gestartet. Dann gab es 2 Minuten später eine Disqualifikation. AJ Styles kam gesprungen und Roman Reigns hat einen Schlag angesetzt, der wohl, ja, der war dann low-blow. Und dann kam Stephanie rein, hat das Ganze No Disqualifications wieder gestartet. Dann kamen die Usos und The Club, also Luke Gallows und Karl Anderson dazu. Und ja, die Endszenen waren dann auch nicht schlecht. Das Problem war, mittlerweile war jetzt kein wirklicher Matchfluss mehr drin und am Ende hat Roman Reigns dann gewonnen. Ja, das war typisch TNA, aber das war in diesem Fall wohl auch wirklich Absicht so, damit man noch ein zweites Match machen kann. Ja, Absicht durchaus. Wobei das zweite Match nicht wirklich Sinn macht. Denn eigentlich muss man mal sagen, die Usos... Das gab es jetzt eigentlich schon, ne? Nee, das zweite Match, das kommt ja beim Pay-Per-View dann Extreme Rules. Ja, aber das zweite Match war doch irgendwie jetzt Extreme Rules ohne Regeln und war nicht so nach dem einen, das war No Countout und war nicht nach dem anderen, ja, ja, irgendwie bei diesen ganzen Restarts. Ja, ja, das ist richtig. War da nicht auch schon im Prinzip, war das da nicht eigentlich auch schon ein Match ohne Regeln? Ja, das war im Prinzip auch schon, wobei ich das nicht so schlimm finde. Schlimm finde ich eher so die Logik dahinter, aber wenn man sich das mal genauer anguckt, muss man sagen, Karl Anderson, Luke Gallows haben gegen Roman Reigns eingegriffen. Die Usos haben allerdings AJ Styles zu keinem Zeitpunkt berührt und trotzdem hat Roman Reigns gewonnen. Dementsprechend finde ich es schwierig zu rechtfertigen, dass AJ Styles jetzt auch ein Rematch bekommt. Weil das positioniert dann Roman Reigns eher so als Heel, würde ich behaupten. Naja. Ja, aber ja, gut, kann man so sehen. Ich hätte jetzt eher gedacht, du meinst die Matchart, weil eigentlich wäre ja von der Logik her wäre es ja sinnvoller gewesen, dann zu sagen, dann müssen wir ein Käfigmatch machen, damit keiner eingreifen kann. Das auch, ja. Das macht zugegebenermaßen auch nicht so viel Sinn. Naja, gut. Aber gut, so ist es und das Match wird wahrscheinlich nicht schlecht werden, aber wer gewinnt? Ja, das ist die spannende Frage. Vielleicht gibt es dann ja endlich mal den Heel-Turn von AJ Styles oder AJ Styles wendet sich gegen The Club, wobei ich das nicht glaube, weil man hat den jetzt ja endlich nach zig Wochen mal einen gemeinsamen Namen gegeben. Ich finde ja AJ Styles zugegebenermaßen als Face eigentlich besser, ja, weil das seinem Wrestling-Stil besser passt. Ne? Ja, sehe ich auch so. Wrestling-Stil mit sehr so spektakulären Moves, wo man auch als Publikum ja dann eher eigentlich versucht ist, das auch dann zu bejubeln, wenn so ein Move gelingt. Und das passt natürlich zum Heel nicht ganz, ja, so gut. Ja, das ist absolut korrekt. Also man hat mittlerweile den Phenomenal Vorarm tatsächlich ziemlich gut aufgebaut als Finisher. Wir haben mal den Styles Clash mittlerweile, glaube ich, vielleicht 3-mal gesehen, was ein bisschen traurig ist. Aber auf jeden Fall, das sind beides Moves, die recht spektakulär und besonders sind. Und da macht ein Heel einfach keinen Sinn. Jetzt habe ich mal eine Quizfrage für dich. Oh. Wer hat früher, als AJ Styles noch bei TNA war, innerhalb der WWE den Styles Clash nur unter einem anderen Namen als Finishing Move gehabt? Das war tatsächlich Michelle McCool. Oh, das hast du gewusst. Ja, genau, ja, das ist richtig. Kann ich mich noch sehr gut dran erinnern. Ich weiß nicht mehr, wie er hieß, aber das ist schon die höchste Beleidigung, die man damals machen konnte. Das stimmt schon. Lustigerweise gab es damals nicht die Diskussion, dass irgendwelche Leute sich dadurch verletzt haben. Die gab es lustigerweise ja erst irgendwie, weiß ich nicht, 10 Jahre, nachdem AJ Styles den Move zum ersten Mal gemacht hat, gab es dann irgendwann mal die Diskussion, oh Gott, der Move ist zu gefährlich, wir müssen den unbedingt verbieten. Die Michelle McCool, das war einfach so eine gute Wrestlerin. Da gab es diese Probleme nicht. Aber hey, Lake Cool waren immer cool. Also genau. Sagt der Name ja schon. Genau. Ja, auf jeden Fall, dann hatten wir den... Von der hat man auch gar nichts mehr. Nee, man sieht sie hin und wieder mal, wenn man die Bilder, die der Undertaker hin und wieder mal veröffentlicht, verfolgt. Da sieht man sie hin und wieder mal, aber das war es dann auch. Ach so. Auf einer Dokumentation, ich kann mich erinnern, es gab nach der WrestleMania von letzten Jahr aus Kalifornien, da gab es diese WWE 24-Dokumentation auf dem WWE Network. Ich glaube, da hat man an einer Stelle tatsächlich auch gesehen, wie Undertaker Michelle McCool und das Kind von den beiden umarmt hat, was auch was Besonderes ist, weil Undertaker will sowas ja eigentlich nicht veröffentlicht sehen, der ist ja eigentlich immer voll in Gimmick, aber die Szene war da mit drin, wenn ich mich nicht täusche. Müsste da gewesen sein eigentlich. Ja, das habe ich nicht gesehen. Ja, und dann ist ja auch, fällt mir gerade so ein, wo du sagst, die Michelle McCool müsste ja eigentlich mal wieder zurückkommen, diese andere da, diese Maryse, ist ja auch zurückgekommen. Genau, an der Seite von The Miz als Valet, oder? Aber nicht, die meinst du, dass sie auch wieder anfängt zu wresteln? Ich glaube ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, das möchte sie auch gar nicht. Das wäre doch mal mal eine Fehde, wenn die, das würde ja vom Gimmick her super passen, wenn die anderen da mit ihren Fäden durch sind und wenn die dann quasi als Gimmick sagt, dann ist ja alles blöd hier mit dem Women's hier, das einzig Richtige, was ist, ist Diva Championship. Wir kämpfen, machen jetzt einen Kampf und wer den Kampf gewinnt, bestimmt dann, wie der Titel heißt. Und ich glaube, wieder der Diva Championship Titel. Ich glaube sogar, Maurice war früher eine der ersten Divas Champion, wenn ich mich nicht täusche. Ja, könnte wohl sein. Ich sage heute sehr oft, wenn ich mich nicht täusche, merke ich dran. Das würde also vielleicht auch irgendwo Sinn machen. Wobei wir das natürlich nicht hoffen wollen. Auf jeden Fall, ich finde, The Miz wird durch Maurice an seiner Seite endlich wieder ein bisschen aufgewertet. Ja, aber du hast noch nicht gesagt, was glaubst du denn? Gewinnt AJ Styles jetzt den Titel? Du hast nur gesagt, hoffentlich wird er Heel, aber du hast nicht gesagt, gewinnt er den Titel. Ja, das ist schwierig. Also wenn sie das Match dann machen, dann können sie es ja eigentlich nicht nochmal machen. Die Frage ist, was machen sie dann mit AJ Styles? Tendenziell würde ich fast sagen, es würde vielleicht mehr Sinn machen, AJ Styles den Titel dann bei SummerSlam zu geben, aber dann müsste man das auch noch so lange hinziehen. Vielleicht gewinnt er den Titel gar nicht. Ich bin nicht überzeugt, dass Vince McMahon AJ Styles den Titel geben würde. Ich bin mir auch nicht so sicher. Ich denke mal, Roman Reigns wird bei Extreme Rules nochmal Champion bleiben. Die Frage ist wirklich, was macht man da noch mit AJ Styles? Das kommt natürlich drauf an, was jetzt mit dem Bullet Club ist. Ja. Also wenn der Bullet Club nicht wäre, dann könnte man sich ja auch vorstellen, weil du gerade gesagt hast, dass zum Beispiel Rusev den US-Titel holt, dass dann irgendwie eine Fehde zwischen AJ Styles und Rusev gäbe. Ja, was ich mir noch vorstellen kann, jetzt wo Bray Wyatt bald zurückkommt und die Fehde Wyatt Family gegen League of Nations, die ja eigentlich mal geplant war, die kommt ja jetzt nicht mehr zustande, weil es League of Nations nicht mehr gibt. Vielleicht könnte man ja Wyatt Family gegen The Club stellen. Ja, könnte man auch machen. Wobei The Club oder Bullet Club ja auch nie so richtig als Bullet Club jetzt um ganz viele gegen ganz viele Matches gehabt hat bei New Japan, sondern dann war ja mal, die einen waren Tag Team Champions, der andere hatte diesen Champion-Titel, der andere war Hauptchampion und weiß ich nicht, ob man das in der WWE genauso macht. Ja, ich weiß nicht. Aber die WWE macht ja gerne diese Six-Man Tag Team Matches. Wann kommt denn Finn Balor zur Hauptshow und zum Bullet Club? Und wer ist dann der Leader? Finn Balor oder AJ Styles? Ja, der Finn Balor, der sollte ja auch schon sein. Ich glaube, letztes Jahr bei WrestleMania, nach der WrestleMania in England, gab es zum ersten Mal die Gerüchte, dass er jetzt bald kommen soll. Und jetzt ist er immer noch nicht da. Und immer wieder gibt es die Gerüchte, dass er bald kommen soll. Und, Ist ja auch schwierig, ne? Aber das könnte dann auch eine Fehde sein, AJ Styles gegen Finn Balor. Weil der war ja erst der Leader vom Bullet Club und nachdem er dann zu WWE gegangen ist, hat ja dann AJ Styles das übernommen. Ja, das ist richtig. Und nun hat ja auch Samoa Joe bei einer dieser Hausschuss von NXT den Titel gewonnen. Und es gibt ja beim nächsten NXT-Special, was dann wieder aus Orlando ist, da aus dem Full Sail University, wird es ja das Rematch geben zwischen den beiden. Und ich könnte mir vorstellen, wenn Samoa Joe dann den Titel behält, was ich einfach mal so tippen würde, dann denke ich mal, steht dem Übergang von Finn Balor zu WWE nichts mehr im Wege. Vielleicht dann ja auch pünktlich zum SummerSlam. Das würde ja durchaus Sinn machen. Ja. Das ist im Juni das Takeover, übrigens das nächste, ne? Juni oder Juli, ja. Weiß man sonst noch schon irgendwas von den Matches her? Weiß man bestimmt, kann ich dir jetzt aber gerade so aus dem Kopf nicht sagen. So was. Immer diese Vorbereitung hier. Ja. Da müssen wir noch Extreme Rules tippen. Genau, das hatte ich mir so gedacht, dass wir es heute schon mal machen. Wo wir NXT erwähnt hatten, was auch noch interessant zu sagen wäre, Lana, die ja jetzt wieder an der Seite von Rusev ist, die sollte ja eine Zeit lang als Single-Wrestlerin jetzt eigentlich fungieren, bis man dann gemerkt hat, okay, die ist doch nicht so gut. Die hatte jetzt tatsächlich einen Auftritt in einem Tag-Team-Match zusammen mit Mandy, die ja von Tough Enough dieses Jahr übernommen wurde, fürs Total Divas Cast, die erstmal jetzt angeblich anscheinend auch für tatsächliche Matches, die hatte bei einer NXT-Hausshow ein Match in einem Tag-Team mit dieser Mandy. Das war bestimmt super. Das kann ich mir sehr gut vorstellen. Wenn du da diesen Namen Mandy sagst, dann muss ich lachen. Weißt du, woran das liegt? Nein. Ich höre ja immer, seit das Abo vom Wrestling Observer abgelaufen ist, und weil ich auch nicht so viel Zeit habe, die ganzen Sendungen zu hören. Ja. Das ist jetzt erstmal nicht verlängert. Das mache ich bestimmt dann nächstes Jahr zu WrestleMania. Ja. Und dann höre ich jetzt immer als Podcast, damit ich auf dem Laufenden bleibe, The Law, also die Hauptsendung, die da am Montag rauskommt. Und am Dienstag den Raw Review von Wei Tang und John Pollock. Und bei diesem Raw Review, da macht Wei Tang auch immer noch ganz am Ende, wenn der John Pollock das nicht wieder vergisst, den Review von Total Divas. 4 Stunden, das ist immer die lustigste Phase. Deshalb bin ich bei Total Divas komplett auf dem aktuellen Stand. Oje, Mine. Und und da gab es mal eine ganz lustige Stelle. Und da ging es um diese Mandy. Und da musste, weiß ich nicht, da war irgendwas. Da wurde irgendwelche, da wurden, glaube ich, von zwei Diesen irgendwie die Familien, die haben irgendwie so einen Ausritt da in die Natur geplant mit der ganzen Familie für ein Wochenende oder so. Und da gehörte unter anderem Natalia dazu. Und da muss wohl in dieser Sendung Natalia zu Tyson Kidd gesagt haben, und sie hat auch Mandy eingeladen. Und da hat Tyson Kidd wohl gesagt, Mandy, wer ist das denn? Also so, wenn du den Namen sagst, an diese Stelle muss ich mal denken. Das kann ich mir bei den Tyson Kidd auch richtig gut vorstellen. Ja, es war wahrscheinlich noch nicht mal gestellt. Nö, das glaube ich auch nicht, dass es gestellt war. Und das haben sie offensichtlich auch nicht rausgeschnitten. Ich verstehe auch nicht, warum sie die übernommen haben. Ich verstehe es einfach nicht. Ja, die ist bestimmt so gut vom Wrestlerischen her. Das ist wahrscheinlich ein großer Punkt. Ja. Übrigens, diese The Law und auch dieses Raw Review gefällt mir ganz gut eigentlich. Mhm. Ja, ich bin immer bei Figure 4 bzw. Wrestling Observer Radio dann ganz gut verpflegt. Ja, das ist auch zu viel. Also zwei Sachen würde ich auch nicht parallel hören. Nur wenn man das eine jetzt mal, weil das ist mir einfach dann zu viel und dann ärgere ich mich nur, dass ich so viele Sendungen nicht hören kann. Ja. Deshalb habe ich gesagt, mache ich erstmal Pause. Und dafür ist das andere dann ganz gut, um auf dem Laufenden zu bleiben. Mhm. Ja, ich habe zur WrestleMania-Zeit auch kurzzeitig nochmal nebenbei Pro Wrestling Torch gehört, aber die produzieren ja auch wie dämlich. Und da kommst du noch wenig hinterher. Da ist auch die Sprachqualität nicht so gut, finde ich. Das stimmt leider. Die haben, also die sollten wirklich mal investieren in vernünftige Qualitäten. Also teilweise ist es schon ziemlich gruselig. Also dieses The Law aus Kanada, das kommt ja von dem Fight Network, was ja wirklich auch ein Fernsehsender ist. Ja. Und diese Sonntagssendung ist ja wirklich eine Radiosendung. Mhm. Das merkt, und die Montagssendung wird ja auch da in denselben Produktionsstudios gemacht. Ja. Und das merkst du von der Qualität auch. Das ist schon sehr, sehr professionell alles. Ja, ist auch eigentlich nicht so schwierig. Also ich meine, wir haben jetzt natürlich keine Studioqualität hier, aber eine einigermaßen verständliche Qualität zu bringen, ist nun wirklich nicht kein Wunderwerk. Was mich bei The Law häufig noch wundert, ist, da ist ja auch immer das Meltzer-Segment mit dabei. Ja. Wo der Dave Meltzer da dann für ein Segment zu Gast ist, dass der das so ohne weiteres, das macht er ja wohl auch schon seit Jahrzehnten, mitmacht, weil das ja im Prinzip auch ein bisschen Konkurrenz für die ist. Aber das sieht er wohl nicht so. Also ist er immer noch regelmäßig mit dabei und dann sprechen wir mal so über die zwei, drei wichtigsten Stories so aus seiner Sicht. Ja. Ja, ich denke mal auch so dadurch, dass Wrestling Observer Radio dann auch immer noch den Newsletter dabei hat und so weiter. Ich glaube, das ist so ein Flaggschiff, das ist so ein Ding wie WWE. Ich glaube, da braucht man sich um Konkurrenz nicht so große Sorgen machen. Du randalierst da ein bisschen, merke ich gerade? Ich musste kurz was wegpusten, ja. Da war Staub dran. Okay, das klang nach was anderem, aber gut. Ja, das war hier Staub an der Seite von dem Bügeleisen und ich, wenn ich das weiße Hemd hier bügele, möchte ich nicht, dass da Staub dran kommt. Klang jetzt, als wirst du auch mit einem Kendo-Stick durch dein Wohnzimmer gehen und ein bisschen randalieren. Nee, das mache ich nicht. Sehr schade. Ja, Extreme Rules, ich sollte mir mal was zum Notieren hier schön oldschool holen. Du kannst uns währenddessen kurz unterhalten. Soll ich einen Witz erzählen? Immer gerne. Lass mich mal überlegen. Wie heißt ein Cowboy ohne Pferd? Ja, Auflösung bitte. Ja, das weißt du doch. Den hast du wahrscheinlich vor Ewigkeiten schon mal gebracht, ja? Kann ich mir gut vorstellen. Sattelschlepper. Ja, Mensch. Ich kenne nur noch den Witz mit dem Kühlschrank und dem Elefanten. Ja, der ist auch super. Der ist super, den kannst du dann in ein paar Wochen auch nochmal wieder bringen. Ja, der ist super. Das ist mit einer meiner Lieblingssätze. Meiner auch. Hast du was zu schreiben? Ich habe was zu schreiben. Wir konnten also Extreme Rules erfolgreich tippen. Also ich habe die Card, weiß ich noch nicht. Ich weiß nur, dass das Hauptmatch, muss er mal jetzt ansagen. Moment, dann muss ich mal kurz hier auf meine Karte gucken. So, da fangen wir mal an. Also es gibt, ja, wir können ja zu den Matches dann immer mal kurz was sagen. Es gibt einmal das Four-Way-Match um den IC-Titel. Wir haben Miss dabei mit Maryse an seiner Seite. Miss ist aktuell Champion. Wir haben Kevin Owens. Der musste ja bei der letzten Raw sich gegen Zack Ryder nochmal behaupten. Und falls Ryder gewonnen hätte, hätte er diesen Platz eingenommen. Hat er offensichtlich nicht. Zum Glück. Dann haben wir Cesaro natürlich dabei. Der hatte ja bei Payback das Match gegen The Miz, wo dann Owens und Zayn noch mit reingebrawlt sind. Owens und Zayn hatten ja ein sehr gutes Match bei Payback, das Owens gewonnen hat. Das beste Match bei Payback, meiner Meinung nach. Das war und sehr, sehr gut. Dann haben wir noch Sami Zayn. Und das speziell, nachdem da kurz vorher der Unfall war. Das war ja direkt das erste Match danach. Ja, und dann auch noch so gut zu sein und die Leute mitzureißen, ist schon was Besonderes. Ja. Ja. Und an vierter Stelle Sami Zayn, der hat ja gegen The Miz Match gewonnen, hat sich dadurch hier qualifiziert. Möchtest du anfangen zu tippen? Oder? Ja, das fällt mir ganz schwer zu tippen. Fang du mal an. Ja, ich könnte mir vorstellen, dass die Miz-Cesaro-Fehde noch ein bisschen weiter geht. Dann würde es vielleicht Sinn machen, Cesaro den Titel zu geben. Andererseits glaube ich auch, dass man irgendeinen Grund suchen möchte, um Owens Zayn nochmal zu machen. Deswegen tippe ich mal drauf, dass Owens den Titel gewinnt. Zumal ich glaube, die WWE auch, obwohl Owens ein bisschen übergewichtig ist und so weiter, einiges an Owens liegt. Und ich glaube, die wollen ihn noch weiter pushen. Deswegen tippe ich mal Owens, dann kann man Owens Zayn nochmal machen. Das wäre also ich wäre ja auch, ich bin ja hin und her gerissen. Eigentlich würde ich ja sagen, entweder Cesaro oder Kevin Owens. Ja. Aber ich mache jetzt mal einen mutigen Tipp und ich sage mal Sami Zayn. Sami Zayn. Obwohl der ja allem widerspricht, was dem Vince McMahon gefällt und dann auch noch verletzt war und wahrscheinlich auch noch als verletzungsanfällig gilt. Ja. Aber ich glaube, das wäre so eine Überraschung. Und ich glaube, das wäre auch eine gute Möglichkeit, um die Fehde zwischen Kevin Owens und Sami Zayn noch stärker anzufeuern, als wenn der Kevin Owens gewinnt. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie das vielleicht sogar ähnlich wie bei NXT machen, dass der Sami Zayn den Titel gewinnt und dann direkt danach von Kevin Owens angegriffen wird nochmal. Ja, könnte natürlich sein. Wobei oldschool gedacht, müsste man natürlich sagen, der Heel gewinnt erst den Titel und dann gibt es die Jagd des das Face ist um nach dem Titel. Aber okay, kann man natürlich. Ja, aber du kannst das halt dadurch drehen, dass der sozusagen, der nicht den Titel gewonnen hat, den anderen so hart angreift. Ja. Der Titelträger, obwohl er ja eigentlich den Titel schon gewonnen hat, für diesen Angriff nochmal Rache nimmt. Ja, also da könnte man das NXT-Segment tatsächlich nochmal wiederholen. Das war ja auch sehr gut damals. Ja. Dann haben wir ein US-Titel-Match. Kalisto ist aktuell Champion und trifft auf Rusev mit Lana an der Seite. Dann bist du dran mit Tippen. Ja, das ist einfach Rusev. Ja, das will ich auch hoffen. Also das braucht man auch nicht mehr irgendwie für den nächsten Pay-Per-View aufbehalten oder aufbewahren oder was auch immer. Der Kalisto ist ja ein guter Wrestler, kann man nicht sagen. Aber da muss man wirklich sagen, bei ihm ist wirklich dann auch das mit der Maske und dass er nicht spricht, ein Problem. Ne? Das hat keinen Charakter irgendwie. Ja, er spricht ja schon, aber er kann da, also na, er ist halt immer sehr nervös, muss man sagen, wenn er spricht. Und das Problem ist, er wird auch einfach... Ehrlich gesagt, habe ich den schon mal sprechen gehört? Ja, er saß jetzt die letzten Male, wo man am Kommentatoren pullt und so. Aber er hat noch keine richtige Promo gehalten. Aber das dürfen ja eh nur bestimmte Leute. Ja. Ja, ich denke auf jeden Fall auch Rusev. Dann haben wir das Women's Match. Das ist das erste Match, das bei Extreme Rules eine besondere Stipulation hat. Da gibt es nämlich relativ wenige von tatsächlich. Es ist ein Submission-Match. Nachdem es ja den Montreal Screwjob Nummer 2 in Chicago gab, Charlotte als Champion trifft auf Natalia und Ric Flair ist gebannt von Ringside. Ja, du bist dran, obwohl ich weiß schon, was ich tippe. Ich tippe Charlotte. Ich glaube, da bleibt man erstmal dabei. Ja, das tippe ich auch, weil ich glaube tatsächlich am Ende des Tages ist das Ziel, Charlotte gegen Sasha Banks den Titel verlieren zu lassen. Ja, denke ich auch mal. Macht auch Sinn soweit. Ja. Dann kommen wir zum... Figure 8 Block. Ja. Oder vielleicht ja sogar im Sharpshooter. Das glaube ich nicht. So, dann haben wir das Tag Team Titel Match, also das Finale des Turniers. Nein, gar nicht wahr, das Teamfinale gab es schon. New Day sind noch Champions und treffen auf die Von Villains. Du bist dran. Ja, ich tippe, dass die, obwohl die New Days können ja theoretisch auch Champion bleiben, ohne dass sie gewinnen, aber ich glaube, in dem Fall gewinnen die auch. Also New Day bleibt Champion. Da tippe ich auch drauf. Also wie gesagt, man kann natürlich auch dem Von Villains den Titel geben, um so ein bisschen die Fehde zwischen New Day und Von Villains noch hinzuziehen, bis dann Enzo wieder da ist, aber ich glaube nicht, dass man das hier macht. Dafür bekommen die einfach zu wenig Reaktion. Bevor wir zum Main Event kommen, würde ich sagen, es gab ja noch recht guten Aufbau zum Match zwischen Dean Ambrose und Chris Jericho. Das ist jetzt noch nicht offiziell das Match, aber ist ganz offensichtlich. Guten Aufbau, sagst du. Ja, offensichtlich, dass das Match geben wird. Ja, ich finde den Aufbau eigentlich ganz cool. Also man nähert sich dem Ganzen ein bisschen. Der Aufbau war, dass irgendwie, da ging es einmal um eine Pflanze. Ja. Das war gut. Und dann war es, und Pflanze gegen Jacke oder irgendwie sowas. Ja, genau. Erst hat Chris Jericho den Ambrose dessen Top-Pflanze Mitch über den Kopf gezogen. Und bei der nächsten Raw, als es dann ja eigentlich den Main-Event zwischen Jericho und Big Cass geben sollte, kam dann, als Jericho gerade seinen Entrance hatte mit der Jacke, kam dann den Ambrose in der Dunkelheit rein, hat Jericho fertig gemacht, hat ihm die Jacke abgenommen und die Jacke dann erstmal im Ring zerstört. Das war sehr clever gemacht. Und die kostete 20.000 Euro. Ja, 15.000 Dollar laut Jericho. Oder Dollar, ich weiß es nicht mehr. Ja. Also ich weiß, es ist kein offizielles Match, aber ich würde mal sagen, wir tippen das einfach mal, weil das ist ja offensichtlich, dass das geben wird. Was tippst du? Ich habe ja Folgendes übrigens geplant. Ne? Ja, bitte? Wenn ich nächste Woche in die USA fliege, ja, werde ich gucken, ob ich mir da so eine Jacke kaufen kann. Kannst mir direkt nochmal eine mitbringen. Ja. Brauchen wir, dann können wir beide. Dann werde ich am besten gleich am Montag so eine Jacke und dann komme ich am Dienstag mit der Jacke ins Büro. Möglichst morgen früh, dann sage ich, please all the lights off. I have my entrance now. Und dann sage ich denen noch, in Deutschland kommen wir alle so ins Büro morgens. Dann können wir im Stile von Christian Bruns hier nicht in Anzug sitzen während der Aufnahme, sondern in Chris Jericho Lichtjacke. Genau. Naja, auf jeden Fall das also Match. Also das ist meine Pläne. Ja, also der Aufbau war, also Pflanze gegen Jacke war super. Ja. Und jetzt, worum geht es denn jetzt eigentlich bei dem Match? Ja, das ist die gute Frage. Es ist ja nicht offiziell, es ist noch kein Gimmick angekündigt worden. Ich weiß es nicht. Was Mitch on the Pole? Gibt es da schon irgendwelche Hinweise? Nee, gar nicht. Mitch on the Pole, Jacket on the Pole, wer weiß. Aber die Jacke ist ja kaputt, also ja, ist ja kein Wert dran. Ich weiß, ich habe wirklich keine Ahnung, worauf man da jetzt hinaus zielt. Also der Aufbau war wirklich clever gemacht und gut und auch überraschend. Aber ich habe keine Ahnung. Also ich würde tippen auf Street Fight. Ja, das könnte also sein. Also irgendwie so ein Match, wo man alle möglichen Sachen mit einbinden kann. Ja. Dass dann zum Beispiel auch die Pflanze irgendwie zum Einsatz kommt oder die kaputte Jacke oder so. Das ist gut also möglich. Also ein typisches Garbage-Match mit Mülltonne und Kendo-Sticks und diesen ganzen Geschichten. Ja, das wird vielleicht auch Sinn machen, ja. Beim letzten Pay-Per-View hatten sie ein normales Match, dann, ja, macht Sinn. Auf wen tippst du? Ja, das ist, also ich tippe auf, das ist eigentlich gar nicht so einfach. Nee, das ist wirklich nicht einfach. Also normalerweise würde ich sagen, und das sage ich auch, ich tippe auf Dean Ambrose. Wobei der Chris Jericho fast schon zu viele Jobs macht, aber irgendwie ist er in so einer Ric Flair-Phase, wo er für jeden irgendwelche Jobs macht und der Dean Ambrose, der ist sehr gut, finde ich. Der hat das verdient. Ja, der Ambrose hat ja schon das Match beim letzten Pay-Per-View gewonnen und die sind ja immer der Meinung, dass sie Ambrose aufbauen können, dadurch, dass er so viel verliert. Dementsprechend tippe ich mal auf Jericho. Ich hoffe auch, dass Ambrose nochmal gewinnt, das wäre super, aber ich befürchte, dass das nicht der Fall sein wird. Das fände ich schade. Fände ich auch schade. Aber gut, von der Logik her kann ich es nachvollziehen, ja. Mhm. So, dann kommen wir zum Main Event um den WWE-Titel. Das wird dann Extreme Rules Match, wie der Pay-Per-View-Name das Ganze schon verrät. Und es trifft Roman Reigns als Champion auf AJ Styles. Also bin ich dann wohl wieder dran? Ja. Ja, ich tippe jetzt einfach mal simpel und schnell auf Roman Reigns, weil ich einfach nicht glaube, dass man Styles jetzt schon den Titel gibt. Falls überhaupt. Ja, also theoretisch könnte man natürlich noch sagen, na, aber das ist ja Extreme Rules, also da kannst du eigentlich für keine Disqualifikation geben. Nee, also theoretisch nicht, allerdings, na, die WWE hat ja schon gerne mal so komische Dinge gemacht. Die haben ja auch schon mal eine Disqualifikation im Triple Threat Match gebracht. Also, vielleicht machen sie ja einen No-Contest, weil alle sich irgendwie quer durch die Gänge prügeln und nicht mehr aufzufinden sind. Ja, ich meine, das Einzige, was man noch machen könnte, ist, dass irgendwie Bullet Club mit eingreift und AJ Styles tatsächlich den Titel gewinnt und bei Raw in einem normalen Match gleich wieder verliert. Ja. Aber ich glaube nicht, dass sie das machen. Also ich tippe auch auf Roman Reigns. Ja, tippe ich auch drauf. Ja, haben wir zwei Unterschiede, glaube ich, oder? Ja, genau, haben wir in dem Sami Zayn. Zayn Owens und Ambrose Jericho. Ambrose. Ja. Das ist ja ein leichter Sieg für mich. Hätte ich nicht gedacht, dass das... Ich gucke ja nicht so aufmerksam und höre ja jetzt nicht diese ganzen vielen Hintergrundberichte wie du, aber dass ich so einfach den Sieg davontragen kann, hätte ich gar nicht gedacht. Das werden wir noch sehen. Es ist auf jeden Fall wieder eine recht gute Card und es wurde auch wieder recht gut aufgebaut. Also nicht so gut wie Payback, zumal jetzt immer mal wieder so ein bisschen diese McMahon-Storyline im Vordergrund steht und leider nicht so ganz das Wrestling immer. Aber letzten Endes im Vergleich zu dem, was vor WrestleMania war, war das immer noch ein recht guter Aufbau. Solider Aufbau mit einigen sehr guten Sachen. Wie viele Matches sind denn auf der Card? Hast du mal durchgezählt? Aktuell auf der Card sind 1, 2, 3, 4, 5, 6 Matches. Es gibt auf jeden Fall, denke ich, noch ein Kickoff-Show-Match irgendwann und möglicherweise auch noch ein 7. Match für die Main-Card. Ja, ja, müsste es was geben. Aber es sieht ja nicht so aus, als wenn dann irgendwelche langen Interview-Segmente kommen. Also von daher, glaube ich, könnte das ein ganz guter Pay-Per-View werden. Ja. Ja, es gab ja noch ein Match wieder mit Baron Corbin und Dolph Ziggler. Vielleicht gibt es da noch was beim Pay-Per-View. Mal sehen. Ja. Aber ist es in der Tat wenig dann Stipulation-Matches, ne? Also, ja, das ist wirklich überraschend. Oder irgendwie sowas. Achso, Dudley Boys könnte man vielleicht noch irgendwie für die Pre-Show nehmen. Ja, das stimmt. Wobei die auch in keiner wirklichen Fehde stecken. Die wurden ja bei der letzten Raw von New Day besiegt, zusammen mit Cass. Und die Dudleys waren mit den Vaudevillains in einem Team. Das heißt, die stecken auch in keiner wirklichen Fehde. Wobei das natürlich... Das ist ärgerlich für Extreme Rules. Da denkt man natürlich sofort, da Tables-Match... Nimm mal die Dudleys, ne? Ja, wobei natürlich Big Cass auch noch in keinem Match steckt. Vielleicht machen sie mit dem ja noch irgendwas und dann mit einem der Dudleys gegenüber. Das würde tendenziell durchaus Sinn machen. Ja. Vielleicht bauen sie auch Big Cass so richtig... Match ist auch ein bisschen blöd. Ja, das stimmt schon. Aber vielleicht machen sie sowas. Vielleicht bauen sie Big Cass auch so richtig auf, indem sie ein Handicap-Match machen und ihnen beide Dudleys besiegen lassen. Könnten sie natürlich auch machen, falls Vince so richtig viel jetzt auf Big Cass setzt. Ja, mal sehen. Vielleicht. Ja. Ja, dann. Das ist in 2 Wochen, oder? Genau, es folgt noch ein. Ja, es ist. Nee, gar nicht wahr. Es ist in einer Woche tatsächlich, weil es ist ja schon Sonntag. Nächsten Sonntag. Das ist jetzt am Montag ist die letzte Raw davor. Genau. Ja, nächste Woche können wir ja nicht mehr da sein. Das heißt, heute deswegen das Tippspiel für alle Hörer. Und die Woche danach hoffen wir, dass wir wieder da sind. Ansonsten gibt es das Review von Extreme Rules eine Woche verspätet. Ja. Dann wolltest du noch was zu UFC sagen, oder ist noch irgendwas offen zu Wrestling? Nee, ich glaube, zum Thema Wrestling sind wir erstmal durch. Wir könnten noch sagen, auch wenn ich es noch nicht gesehen habe, das eigentliche Highlight der Wrestling-Woche gab es natürlich bei SmackDown, nämlich in einem Match, das bei Raw angekündigt wurde, und zwar Gorgeous Truth gegen Guldango. Guldas und Fandango gegen Tyler Breeze und R-Truth. Ja, herrlich. Das war sicherlich das Highlight, ich habe es leider noch nicht gesehen. Ja, SmackDown habe ich seit Monaten, möchte ich sagen, habe ich da nichts mehr von gesehen. Ich tatsächlich die letzten Monate immer. Oh, war das gut? Also es muss ja eigentlich besser als Raw gewesen sein. Schon allein aufgrund der Länge. Ja, das stimmt. Die Länge macht es wirklich aus. Also da kann man auch durchaus mal gucken, wenn nichts dramatisch ist. Also das Ding ist einfach auch, man geht an SmackDown einfach mit geringeren Erwartungen ran, weil sich das mittlerweile so sehr als B-Show festgesetzt hat, dass man es einfach viel mehr genießen kann und dann die geringere Länge, die stärkt das Ganze dann auch nur noch. Ja. So, jetzt werde ich hier so einen Smoothie mal trinken. Oh, welche Zutaten? Ich muss mal gucken. Erdbeer und Banane. Das sind ja diese guten von Innocent. Ja, die sind lecker. Da steht genau doch irgendwo drauf. Im Kleingedruck. Apfel, Traubensaft, Bananenpüree, Orangensaft, schwarzes Johannisbeerpüree. Ich muss ein bisschen Vitamine kriegen wegen der Erkältung. Ich muss sehen, dass ich nächste Woche die Erkältung komplett weg habe. Klingt auf jeden Fall gut. Mit Fliegerei ist das nicht gut. Ja, und dann mit den Ohren, das stimmt wohl. Ja. Möchte ich fast nicht unterbrechen, aber du hast ja auch UFC gesehen und da du derjenige bist, der nur Ausschnitte gesehen hat und nicht alles gesehen habe, außer die Fight Pass Prelims, das Wort geht an dich über. Erzähle, was du gesehen hast. Also, ich habe den Hauptkampf, um mal oben bei den Wichtigsten anzufangen, ich habe den Hauptkampf gesehen zwischen Stipe Miocic, der wohl, ich weiß gar nicht, ob er Amerikaner ist und als Kroate, dass die mal eingewandert sind in die USA oder ob er Na, der Kroate kommt. ist, der jetzt in Amerika wohnt. Der kommt aus Ohio, glaube ich. Cleveland, Ohio. Genau, das hat er auch am Ende dann gesagt. Aber ich weiß, wie gesagt, ich weiß nicht, ob er da auch geboren ist oder ob er da quasi eingewandert ist. Oder umgezogen ist oder wie auch immer. Der hat jedenfalls in Brasilien gegen Fabrício Werdum, den Heavyweight Champion der UFC, gekämpft. Und Überraschung, in Brasilien, im Heimatland von dem Werdum, der sah nicht gut aus, der Werdum. Ist dir das aufgefallen? Nach dem Kampf oder vor dem Kampf? Auch schon vor dem Kampf, der war nicht fit. Ja, das stimmt, der war Also nicht sonderlich durchtrainiert, man das ist hat gesehen, richtig. da war ein bisschen, dick so auch am Bauch und so. Ja, Und das stimmt. wenn schon die Sportler, die jetzt wirklich da gerade vor so einem Kampf da stundenlang die ganze Zeit trainieren, so ein bisschen Fett ansetzen, dann ist das normalerweise kein gutes Zeichen. Er hat da also seine Spirenzchen gemacht vor dem Match, all Grimassen geschnitten. Also er fühlte sich anscheinend sehr sicher, aber ja, wobei man auch sagen muss, das Finish, das Ende dann nach 2 Minuten 47 in der ersten Runde, das war so ein Überraschungsende, nicht nur für den Zuschauer, sondern auch für Miocic. Eigentlich kam Werdum dem Stipe Miocic sehr aggressiv immer entgegen und der Miocic hat dann einfach einen Schlag gesetzt und ja, das war dann der Den Erfolg. K.O. gehauen, aber wirklich sowas von K.O. Absolut K.O., sofort K.O. Da war gar nichts mehr mit, dass da noch irgendwie eine Reaktion kam. Er ist flach auf den Boden Ja, gefallen und ich habe noch und nie. das wirkte auch alles ein bisschen unbeholfen, wie der so nach vorne gestürmt ist, ohne sich selber zu decken. Ja, Also das das war ein stimmt. bisschen komisch. Das stimmt. Ich habe noch nie 45.000 Leute in einem Fußballstadion so still gehört wie nach dem Ende. Ja, das war wirklich dann sehr ruhig, war halt sehr überzeugt, aber der Werdum hat dann hinterher, war ja da sehr respektvoll Ja, absolut. und zurückhaltend im Interview. Wobei, das sind ja die meisten, die sind ja dann höflich. Das ist Also richtig. den Kampf habe ich gesehen, hat mich überrascht. Sonst noch irgendwas gesehen? Dann habe ich noch gesehen, Jacare Souza gegen Vitor Belfort. Ja. Das hat mich nicht überrascht, weil den Jacare Souza, den habe ich früher öfter schon gesehen, noch als er bei Strikeforce war. Und der war immer schon sehr, sehr gut. Und da war mir schon klar, wenn der Vitor Belfort die einzige Chance ist, K.O.-Schlag, so wie bei dem Miocic. Und nachdem das da auf den Boden ging, dann wusste ich schon, okay, das hat er gewonnen. Ja, das war auch nach Also Jacare Souza hat gewonnen, muss man also sagen. ja, am Durch, Ende der ersten das war Runde nicht noch. technischer K.O., ne? Das war Genau. Ground and Pound technischer K.O., also oft ist bei Souza ja auch Aufgabe griff. Ja, genau. TKO. Er hat Belfort zu Boden gerungen und dann gab es eine ganze Zeit lang Punches und Belfort war auch ziemlich blutig. Zuvor wurde das Match auch schon mal pausiert vom Referee, weil der Belfort halt schon ordentlich angefangen hatte zu bluten im Gesicht und es ging dann wieder so weiter zum Ende des Matches, bis dann irgendwann gestoppt wurde. Das war auch relativ unspektakulär, muss man sagen. Dann habe ich noch einen Kampf gesehen von Shogun Rua Ja. gegen, den Namen weiß ich nicht, Anderson oder so. Corey Anderson, das ist derjenige, der zuletzt Philfie Tom Lawler besiegt hat. Genau. Ach so, der ist das. Ah, okay, dann weiß ich das. Ja, der Kampf war irgendwie nicht so spannend, fand ich. Ich Ja, weiß das war ein nicht, fand ich. interessanter Kampf. Also es gab. Ich weiß, dass es in 3 Runden ging. Ja, also es gab. Dass es alles ziemlich eng war und ich glaube, am Ende war es eine Split Decision für den Shogun Rua. Genau, das ist richtig. Und Split Decision und das Kampf war eigentlich das Ende der ersten Runde. ja, es gab, das Interessante war, es gab, ich glaube, so 5 bis 6 Takedowns tatsächlich von Corey Anderson, aber immer zum Ende der ersten, also zum Ende der ersten und zweiten Runde hat es Shogun Rua tatsächlich jedes Mal geschafft, Corey Anderson mit einem Punch nicht komplett auszunocken, aber ihn zu Boden zu bringen, hatte dann aber zu wenig Zeit jeweils ausreichend nachzusetzen, dass das Match gestoppt wird. Gut, in der ersten Runde, da gab es, glaube ich, gar keinen Takedown. Ich meine, das fing erst mit der zweiten Runde an, weil er dann gemerkt hat, der Anderson, dass im Standing, das ist zu gefährlich, da haut er mich um. Ja. Und am Ende der ersten Runde, das war auch die einzige Runde, wo er wirklich so angeschlagen war, dass man dachte, wenn jetzt noch ein bisschen länger ist, dann ist der Kampf vorbei. Das hatte ich bei den anderen Runden nicht den Eindruck. Ja, zum Ende der zweiten Runde, es war kein so guter Schlag wie in der ersten, das ist richtig. Und in der dritten Runde, um zu verhindern, dass es dann zum Schluss der Runde wieder so geht, hat Corey Anderson dann wieder versucht, einen Takedown zu machen, beziehungsweise hat sich in Richtung des Körpers von Hua besiegt, um das zu verhindern halt. Also es klingt sehr Das hat er in interessant, der aber es ersten ist Runde ja auch. gar nicht gekonnt, weil er da ja wirklich so nach hinten weg einfach gefallen ist. Ja, das stimmt. Wobei, da ist er dann halt auch nochmal auf ihn zugegangen, wirklich. Und in der letzten Runde hat er ihn dann wirklich halt direkt umklammert, sozusagen, um das direkt zu verhindern, dass überhaupt irgendwas passiert. Auch ein relativ ereignisarmer Kampf, auch wenn es nicht so klingt, muss man sagen. Da muss ich mal überlegen. Ich habe noch irgendwas gesehen. Ich habe noch einen Kampf gesehen. Ich weiß gar nicht, wo das war. Ob das in einer Pre-Show war oder ob das auf der Main-Card war. Ich weiß nicht mehr. Das ist mal eine gute Beschreibung, die ich hier jetzt bringe. Also, erstens, ich weiß nicht, wer gegen wen gekämpft hat. Zweitens, ich weiß nicht, welche Gewichtsklasse. Schon mal ein guter Anfang. Ich weiß auch nicht mehr, wer gewonnen hat. Ich weiß auch gar nicht mehr, wie lange der Kampf ging. Wieso auch Aber es das denn gab eine jetzt? schöne Stelle in dem Kampf. Und zwar lag der eine auf dem Boden Ja. und der andere stürmte auf den zu. Und ich dachte, jetzt bringt der so ein, das sah so aus, der springt, schwang schon so in der Luft, in die Luft, wie beim Wrestling, so ein Flying Elbow von Macho Man Savage, nur nicht von der Ringecke, sondern von hinten. Aber der andere hat ihn mit dem Fuß so getroffen, dass er quasi nach hinten weggefallen ist. Also nur der Ansatz stimmte. Weiß aber nicht, wer das war. Also dachte ich nur, ach, das sah schön aus. Ich glaube, das könnte einer der ersten Kämpfe sogar gewesen sein. John Lineker gegen Rob Font sogar, vielleicht? Weiß ich nicht mehr, beim Vielleicht besten nicht, aber ich fand's lustig. Ich war es dachte, auch. ah, guck, Flying Elbow, UFC. Vielleicht war es auch Thiago Santos gegen Nathan Marquardt. Ich glaube, der Santos hat tatsächlich mehrmals. Ey, Marquardt hätte ich mir gemerkt, weil den Ja, kenne ich noch okay. von früher. Okay, was auf jeden Fall noch zu sagen, es gab auf der Main Card noch ein Frauenmatch. Das Oh ja, doch, UFC-Debüt. das habe ich ja gesehen mit der Cyborg, das Ja, war so Chris kurz. Cyborg gegen Leslie Smith. Das UFC-Debüt von Chris Cyborg. Und ja, 1:21 und dann gab es auch schon das TKO-Ende für Chris Cyborg. Das lief für Ja, das Cyborg habe ich sehr gesehen, gut. das war nur so kurz und das konnte man sich ja vorher schon denken. Habe ich jetzt glatt wieder vergessen. Ja, das lief für Cyborg sehr gut und die Gegnerin hat sich danach dann lautstark beschwert, dass das Ende doch vorzeitig gewesen wäre. Ja, die hatte auch reagiert, aber die war mehr so auf, das haben sie, glaube ich, auch im Kommentar gesagt, auf Autopilot. Also ich persönlich würde auch behaupten, das war das korrekte Ende. Der hat sich aber sehr aufgeregt. Chris Cyborg dagegen war eine sehr korrekte Verliererin und hat dann auch den Arm von Leslie Smith hochgehalten, nachdem sie sich aufgeregt hat. Aber das gehört dazu, das machen die alle so. Ja, Ich dann glaube, gab's. die Cyborg ist dann nach so einem, ich glaube, nach so einem Kampf wird die jetzt richtig nervös, weil sie dann immer noch zittern muss, ob sie die Dopingprobe überstanden hat. Ja. Das kann ja sein, dass in 2 Wochen rauskommt, ist durch die Dopingprobe gefallen, der Kampf gilt gar nicht. Und das war jetzt schon wieder Catchweight. Also die Frau, die kriegt es einfach nicht hin, sich mal der Gewichtsklasse von anderen Leuten anzunähern. Da müssen immer beide sich irgendwie auf eine gemeinsame Gewichtsklasse absprechen. Die hätte ja auch schon so viel Geld machen können, wenn sie sich mal angenähert hätte an die Gewichtsklasse von Ronda Rousey, aber nein. Nee, das wird nicht funktionieren. Das siehst du ja, wie die aussieht. Also die ist, die kann jetzt dadurch, dass sie irgendwie Körpermasse abbaut, kann sie nicht verlieren. Das heißt, sie müsste Gewicht abbauen, indem sie weniger Krafttraining macht, um Muskeln abzubauen. Und das kann ich auch in gewisser Weise verstehen. Dann machst du dir natürlich auch Sorgen. Wenn du Muskeln abbaust, schlägst du auch nicht mehr so hart. Das sieht sie dann als Nachteil und das will sie dann halt nicht. Aber da ist ja, die hat ja überhaupt kein Fett. Wie soll die denn noch Gewicht verlieren? Das stimmt, ist wirklich sehr dünn. Das muss man wirklich sagen. Also ja, wie gesagt, Muskeln abbauen. Ne? Die hat ja Arme wie ein Mann im Prinzip. Da gab es ja auch schon Vorwürfe, dass sie da diese komischen Steroide genommen haben, dass irgendwelche Hormone, dass das männliche Hormone gewesen wären. Und das müsste sie halt abbauen und das wird sie, glaube ich, nicht machen. Dann gab es auf der Main Card noch ein Match zwischen Brian Barberena und Wally Alves. Alves war der Brasilianer. Das ging auch bis in die Decision und da hat der Barbarena gewonnen, der Amerikaner, überraschenderweise. Das ist derjenige, der den Submission-Sieg gegen Sage Northcutt eingezogen hat. Und das ist sehr sympathisch. Das stimmt, der war sehr sympathisch und der ist auch sehr interessant in seinen Kämpfen. Der steigert sich nämlich von Runde zu Runde. Der wird praktisch, so mehr der eingesteckt hat, so besser wird er. Also in der ersten Runde hat er klar verloren. In den nächsten Runden wurde er dann aber immer besser, so mehr Schaden er genommen hat. Das ist wirklich sehr interessant. Sehr interessanter ja, Kampf. Ungewöhnlich, aber ja, so ein paar gibt es ja, die so sind. Sehr interessant auf jeden Fall. Für mich persönlich. Mit welcher Musik ist er zum Ring gekommen? Das kann ich dir leider nicht sagen. Also nichts, nichts, was ich jetzt bemerkt habe. Ich hätte ja einen Vorschlag bei dem Namen. Ja, bitte. Da gibt es ja von den Beach Boys dieses bekannte Lied Bar Bar Barena. Das wäre doch ideal für den, oder? Ich glaube, das, das war es nicht. Nicht. Das ist jetzt mehr so Strandatmosphäre und nicht so richtig Kampfstimmung, aber zum Namen wird es passen. Ich habe leider recht wenig Musik erkannt diesmal, muss ich sagen. Da war jetzt nichts so Tolles zwischen. Das kann nicht sein. Ja, dann gab es bei den Vorkämpfen war der Main Event Damien Meyer gegen Matt Brown. Das hat der Meyer überraschend gewonnen durch eine Submission in der dritten Runde. Der hat auch immer wieder Submissions angesetzt. Es war ein ruhiger Kampf, weil es viel Submissions gab. Der Matt Brown, der hat sich ja schon vorher recht unbeliebt gemacht beim Wiegen. Ich glaube, der hat Mittelfinger in Richtung Publikum gezeigt und sich im Rücken zum Publikum wiegen lassen und solche Späße. Das ist gut. Und dessen Entrance oder Einlaufen in die Halle war dann schon mal ein Ereignis für sich. Bevor er überhaupt den Oktagon erreicht hat, wurde er schon dreimal geschlagen. Zwei Schläge von unterschiedlichen Leuten auf dem Hinterkopf. Der dritte hat dann noch an einem Hoodie von ihm gerissen. Also er war kurz davor, sich noch mit jemandem aus dem Publikum anzulegen, bevor der Kampf überhaupt begonnen hat. Das ist aber auch nicht fair aus dem Publikum raus. Nee. Er hat sich halt sehr unbeliebt gemacht vorher. Für mich persönlich. Am Publikum sind, dass sie das nicht in den Griff haben. Das ist eigentlich gerade beim Stadion, das ist ja eigentlich ein schwaches Bild. Das stimmt allerdings. Die waren wirklich sehr nah dran. Das ist allerdings auch wirklich immer so, weil die Brasilianer jetzt natürlich noch ein bisschen temperamentvoller sind. Also, ich hatte auch immer das Gefühl, dass sie noch einen Ticken erhöht saßen zu der Rampe, wo die langgelaufen sind und die Stelle, wo die langgelaufen sind, sodass die Security-Leute rechts und links tatsächlich immer den Arm bis in die Höhe strecken mussten, um die Leute davon abzuhalten, die Leute zu schlagen. Das war interessant. Auch seltsam, naja, gut. Ja. Also für mich persönlich allerdings, Kampf des Abends war auch ein Vorkampf zwischen Francisco Trinaldo und Yancy Medeiros. Hat der Trinaldo gewonnen, Decision. Gab es auch eine 30-26-Runde tatsächlich und eine 29-26-Runde. Das Tolle an dem Kampf war, das war einer dieser Kämpfe, wo die Gegner dann nur noch so ganz wabbelig auf den Beinen standen und nochmal zu Boden gehen oder fast zu Boden gehen und dann beide immer noch weiter austeilen, einer dieser hervorragenden Schlachten. Ja. Das war für mich. Das ist immer gut. Das war dann technisch nicht gut, aber das ist dann so quasi, da geht es darum, wer hat den stärksten Willen. Und wenn dann beide ungefähr gleich stark sind, dann wird es interessant. Genau. Also der, ich muss gerade einmal nachgucken, welcher von beiden das war. Ja, ich glaube, der Yancy Medeiros, der verloren hat, der war relativ groß und dünn, während der andere so ein bisschen kleiner und bulliger war. Auf jeden Fall der Medeiros, der konnte unglaublich viel einstecken und der hat sich dann immer von Octagon zu Octagon ist er immer gehumpelt praktisch. War schon halb weg, ist aber nie gefallen und das war schon ein hervorragender Kampf. Das war für mich persönlich das Highlight. Das haben wahrscheinlich viele nicht gesehen. Sag mal nochmal, wie die hießen, dass ich vielleicht nachher nochmal gucke. Francisco Trinaldo und Yancy. Yancy Medeiros. Okay. Yancy Medeiros. Okay. Der Medeiros sagte mir vor was, den hatte ich schon mal gesehen. Also Trinaldo sagt mir der Name was, habe ich vielleicht auch schon mal im Podcast gehört, kann ich jetzt aber kein Bild mit verwenden. Muss ich nachher mal gucken, ob es irgendwie auf YouTube oder Dailymotion oder so noch irgendwas gibt. Ja. Also der Trinaldo war auf jeden Fall auch da wieder der Brasilianer. Also die Brasilianer haben viel gewonnen, muss man sagen. Ja. Ja, das war die UFC. Für die Stadion-Show, da ist natürlich ein bisschen ärgerlich, so mit dem Hauptkampf ganz zum Schluss. Ja. Aber gut, nützt halt nichts, ist halt so. Ja, und es war eine große Show, also es war in einem brasilianischen Fußballstadion vor 45.000 Leuten. Das ist die drittbeste Zahl, die UFC jemals hatte. Auf Platz 1 ist tatsächlich Australien vor ein paar Monaten, als Ronda Rousey gegen Holly Holm verloren hat. Dann gab es eine Show 2008, 2009, glaube ich, in Toronto. Ja, genau. Und jetzt auf dem dritten Platz ist die UFC 198 hier aus dem Stadion gewesen. Also angeblich laut UFC-Infos alle Tickets an einem Tag verkauft und die ersten 32.000 tatsächlich in 90 Minuten. Ja, die Brasilianer sind da ja auch verrückt, obwohl interessanterweise, ich weiß nicht, ob die wirtschaftliche Situation jetzt besser ist. Es gab eine Zeit, da war wirklich die wirtschaftliche Situation ganz, ganz schlecht. Ja, und da hat sich UFC auch eine Weile drin. Diese Tickets nicht leisten. Ja. Und im Moment gibt es ja auch da diesen Skandal mit der Präsidentin, ob die jetzt irgendwie da, ich weiß gar nicht, wie das wieder jetzt der Stand ist, ob die da offiziell enthoben wird und der Bestecherei und so für schuldig befunden wird. Das ist ja alles sehr instabil im Moment in Brasilien. Ja, die Dilma Rousseff. Ja, ich weiß wohl, dass UFC sich auch vor einiger Zeit noch Gedanken drum gemacht hat, ob Brasilien denn jetzt wirklich der zweitgrößte Markt für die bleibt. Ja, ja, das ist, wie gesagt, wenn da eine finanzielle Krise ist, dann kann es dann schon mal schwierig werden. Aber gut, die Tickets hier liefen sehr gut und man muss auch sagen, das war eine sehr gute Card. Ja. Veranstaltung insgesamt, würde ich sagen, war natürlich dadurch, dass hauptsächlich Brasilianer sind. Also ich weiß nicht, ob jetzt auf dem amerikanischen Pay-Per-View-Markt da jetzt besonders viele bei sind. Na, ich könnte mir vorstellen. Also Namen sind alles ziemlich bekannte Namen. Ja, auch die Brasilianer waren ja jetzt durchaus große Namen, auch in Amerika. Und die Card war wirklich gut. Also ich könnte mir vorstellen, das läuft auch in Amerika bestimmt gut. Genau, das meine ich. Wobei der Main-Event, glaube ich, wahrscheinlich nicht der größte Anreiz für viele. Nee, der Belfort vielleicht mehr. Das könnte ich mir auch vorstellen. Ja. Also Belfort und Shogun Rua sind, glaube ich, dann eher so die Namen, die, weil die kennt man in den USA besser. Ja, und ich könnte mir vorstellen, dass der Chris Cyborg dann noch so ein paar mehr Leute auch an Frauenpublikum zieht, das vielleicht sonst nicht da gewesen wäre. So diese typischen eher Ronda Rousey-Fans, die sich gesagt haben, okay, den Namen habe ich in dem Zusammenhang schon mal gehört, gucke ich mir das mal an. Könnte ich mir vorstellen. Es könnte dem Pay-Per-View vielleicht auch noch helfen. Ja, das könnte sein. Ja. Gut, das war das. Dann hätten wir noch eine 3-Fragezeichen zu besprechen. Ja. Und dann machen wir noch die Büchertipps. Ja, sehr gerne. Gut, dann fange ich erstmal an mit der 3-Fragezeichen. Die ist jetzt vergangenen Freitag erschienen. Folge 181. Das Kabinett des Zauberers. Geht also in die Zaubererwelt, auch ein Bereich, den man in WWE, in den 3-Fragezeichen-Folgen noch nicht so zahlreich abgebildet hat. Was, aber es gab doch schon den Zauberspiegel bei Potter. Ja, das stimmt. Wobei, da ging es ja nicht so direkt um Zauber. Zauberer. Welche Folge war das? Folge 16. Nee, ja. Du bist jetzt bei Potter, ne? Flammende Spur, auch, ne? Flammende Spur. Ich hätte 17 getippt. Zauberspiegel ist Folge 16. Ah, okay. Potter ist ja genau, aber Flammende Spur war, glaube ich, auch Potter. Ja, Potter ist Flammende Spur, das müsste Folge 21 sein. Naja, okay, aber jetzt sind wir bei 181. Ja, auf jeden Fall diese Thematik, dass tatsächlich Zauberer auf der Bühne stehen und ihre Show machen, die gibt es noch nicht so. Also das war eine frische Folge, geschrieben von André Marx und der schreibt ja eh so ziemlich die besten Folgen. Kann man sich drüber streiten, würde ich aber behaupten. Meiner Meinung nach, viele sagen, es ist nicht einer der besten Fälle, die Marx geschrieben hat, trotzdem recht guter. Meiner Meinung nach die beste Folge seit sehr geraumer Zeit. Was auch so ein bisschen daran liegt, dass sie so einem alten Formular folgt und nicht so eine außergewöhnliche Folge mit so Fantasie-Elementen und so weiter ist. Es gibt sehr viele Kindersprecher in dieser Folge, wahrscheinlich die meisten, die es je gab. Nämlich zum ersten Mal wird der Fall übermittelt von zwei Schulklassen, die tatsächlich bei einer solcher Zauberershows waren. Da gibt es den Zauberer Pablo Rodriguez, der in Kalifornien da seine Zaubershows abhält. Und der hat einen Trick mit einem Schrank, in dem er sich versteckt. Dann wird er weggezaubert und normalerweise kommt er dann immer wieder. In dieser entsprechenden Vorstellung kommt er dann allerdings nicht wieder. Und dann sind diese Kinder auf einmal auf dem Schrottplatz und wollen mit den 3 Fragezeichen reden. Und daraus entwickelt sich dann dieser Fall. Und die 3 Fragezeichen besuchen dann halt das genannte Kabinett des Zauberers und merken dann, dass da doch ein paar Leute hinter irgendwas her sind. Also es ist eine typische Rätselfolge, in der irgendwas gesucht wird und mehr Leute da hinterher sind. Und das Entscheidende ist, dass man mit der Vorrichtung, mit diesem, wo der verschwunden ist, mit diesem Schrank oder mit dieser Kiste? Der Schrank ist eine spannende Sache. Da geht es dann letzten Endes... Obwohl zu viel viel darfst du natürlich nicht. Nein. Machen, also der Schrank ist eine spannende und interessante Sache. Da geht es dann letzten Endes aber nicht nur rum. Das Zauberkabinett kommt sehr gut rüber. Das ist eine tolle Folge, weil die so diesem Formular entlang geht. Es fängt an auf dem Schrottplatz. Mhm. Die drei Fragezeichen. Also es kommen dann Leute auf den Schrottplatz, die einen Fall anbieten. Die drei Fragezeichen nehmen den Fall an. Fahren irgendwo in die Umgebung von Rocky Beach und gucken sich da was an. Hier das Zauberkabinett. Und dann gibt es inmitten der Folge ganz toll auch wieder diese Szenen, wo die zusammen in der Zentrale sitzen. Man hört Blackie und ihre Ergebnisse austauschen. Zeitungsartikel und wie gehen wir weiter vor und was schlussfolgern wir daraus. Das klingt ganz gut. Ja. Ich habe jetzt gerade, als du so angefangen hast, habe ich gedacht, deshalb fragte ich vorhin nochmal mit dem Schrank, fühlte ich mich so ein bisschen erinnert an Flüsternde Mumie. An den Sarg. Wo, ja, wo das ja auch anfängt mit dieser komischen Mumie, die dann aber komische Sachen macht und wo man dann hin muss, um das zu untersuchen, was das dann eigentlich ist. Mhm. Ja, der Schrank. Nicht natürlich das mit der Entführung und so, das nicht, das ist natürlich anders, aber so von dem Startpunkt her. Ja, also der Schrank ist hier nicht das Prägnante. Das Prägnante ist eigentlich, dass der Zauberer verschwindet, ohne seine Vorstellung zu beenden. Wobei der Schrank eine coole Idee ist und auch einige schöne Szenen dann noch bereithält, muss man sagen. Mhm. Wie lang ist die Folge? Ja, da darf man sich nicht erschrecken. Die Folge ist tatsächlich 74 Minuten lang. Und das ist ja irgendwie so ein bisschen das Problem, was die drei Freizeitfolgen mittlerweile haben. Und ich finde das auch immer grauenvoll, wenn ich dann zurückdenke an die alten Folgen. Rasende Löwe unter 40 Minuten und dann kommen die aktuellen drei Freizeiten. Aber hier muss ich sagen, hier ist es mir tatsächlich gar nicht aufgefallen. Also die Folge, es gibt keine Stelle, wo ich sagen würde, das sollte gekürzt werden. Mhm. Und ich habe tatsächlich sogar gelesen. Also eine klare Kaufempfehlung. Absolute Kaufempfehlung. Für mich die beste Folge. Ich würde sogar sagen, besser als die letzte Jubiläumsfolge 174. Hattest du die eigentlich gehört? CD oder als Download gekauft? Natürlich als CD. Ja, was heißt natürlich? Wer ist als Sprecher? Du sagst ja schon, Kindersprecher sind als Sprecher trotzdem noch irgendwelche Prominenten, die man kennt dabei? Also was man an Kindersprecher noch sagen könnte, dass die Tochter von der Heike-Dine Körting dabei ist. Ansonsten, Tante Mathilda tauft auch, also Karin Lieneweg und wir haben dann noch Tobias Diakov, ich glaube, der ist noch bekannt. Nee, kenne ich nicht. Okay, Jürgen Thormann. Mhm. Der hat eine kleine Rolle, ansonsten keine. Fettes Brot? Hm? Fettes Brot? Fettes Brot taucht nicht auf, nein, leider nicht. Bastian Pastewka? Nee, der auch nicht. Okay. Aber es sind sehr gute Sprecher. Also die, keine Promis in dem Sinne. Aber das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Ich einfach nur aus Interesse. Ja. Nee, es sind sehr gute Sprecher. Also auch die Kindersprecher sind überzeugend. Und was man auch noch sagen muss, nun ist ja leider vor ein, zwei Wochen mittlerweile der Andreas Beuermann gestorben, also der Sprecher von Onkel Titus. Mhm. Der ja auch Mitbegründer vom Europa-Label ist. Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ja, der ist leider verstorben im Alter von 88. Der, hat wohl in seinem Gut in, ich glaube, Mecklenburg-Vorpommern oder Schleswig-Holstein, das die Körtings damals ja gekauft hatten, einen Sturz erleidet und hat sich davon nicht mehr erholt. Und in dem Alter kann das schon passieren, ne? Das ist eigentlich für einen Mann ist das ein sehr, sehr hohes Alter, was der dann erreicht hat. Das stimmt. Ja, auf jeden Fall, der war ja der Mann von der Heike-Dine Körting, hat ja damals das Europa-Label gegründet, in der Hoffnung, dass also in der Phase, in der Krieg herrschte, wo der Krieg gerade vorbei war und er hoffte auf ein vereintes Europa. Und das ist jetzt die erste Folge, die nach dem Tod erscheint. Und man hat sich dazu entschieden, also es gibt keinerlei Zettel, die dabei liegen und darauf hinweisen oder so weiter. Man hat allerdings eine viel bessere Methode gewählt, um ihm zu gedenken. Man hat nämlich hier Musikstücke von ihm mit reingebracht, die man normalerweise nicht hören würde. Zwar auch alte drei Fragezeichenstücke, die er damals eingespielt hat, beziehungsweise komponiert hat, aber halt auch Stücke, also es gibt das Pseudonym Betty George, das findet man in einigen drei Fragezeichenfolgen immer wieder. Und zwar hat der Beuermann wohl früher zum einen für drei Fragezeichenfolgen wohl viel komponiert, das dann von einem Orchester in London eingespielt wurde. Er hat aber auch viel so andere Sachen gecovert und Instrumente digitalisiert damals, die so ein bisschen außergewöhnlicher waren und ein bisschen außergewöhnlichere Musik. Und die findet man hier zwischendurch immer wieder drauf. Das ist Musik, die passt sehr gut zu dieser Zaubererfolge, weil die so ein bisschen außergewöhnlicher ist. Und ich finde, das ist eine wundervoll subtile Art und Weise, dem Herrn Beuermann für die ganzen Jahre zu gedanken und zu gedenken. Ja, das finde ich auch eine gute Idee. Das ist eine sehr schöne Sache. Ja, dann muss ich mir die Folge vielleicht mal anhören. Das würde ich dir auch empfehlen. Ich denke, als Fan von Rätselfolgen wirst du da auf deine Kosten kommen. Ja. Also Daumen nach oben für die aktuelle 3 Fragezeichen. Absolut. Ja, sehr schön. Ja. Weiß man schon, wie die nächste Folge heißt? Steht da schon mal? Ja, das weiß man. Das weiß man, das wird sein Haus des Henkers. Haus des Henkers, die kommt dann in 2 Monaten, schätze ich mal, ne? Ja, im Haus des Henkers, die kommt, glaube ich, sogar erst ein Ticken später. Ich glaube, das dauert noch ein bisschen. Ja, das ist aber auch ganz gut, dass sie nicht zu schnell rauskommen. Ja, 2-3 Monate ist eine gute Zeit. Ja. Gut, dann darfst du jetzt zu deinen Buchtipps rübergehen. Ja, ich empfehle diese Literatursaison Juli C. unter Leuten. Hast du vielleicht schon gelesen? Fragezeichen? Juli C. Kommt mir bekannt vor. Das ist eine Frau. Ja. Ja, ist auch relativ bekannt so als Internetaktivistin, die äußert sich auch politisch. Die hat mal vor vielen, vielen Jahren den Debütroman, ich habe den gelesen, aber ich habe den Titel jetzt nicht mehr. Das war so ein literarischer Krimi. Und die ist eigentlich sehr, sehr aktiv so in der deutschen Szene. Die war auch schon mal beim, die war auch schon mal beim Literarischen Quartett als Gast, Kritikerin mit dabei. Also die äußert sich auch außerhalb ihrer Literatur. Mhm. Und hat jetzt ein Buch geschrieben, das heißt Unter Leuten. Und Unter Leuten ist der Name eines kleinen Dorfes. Und die beschreibt in dem Buch, das ist ein relativ dickes Buch, aber sie beschreibt in dem Buch so dieses Leben der Leute im Dorf. Und in dem Dorf gibt es das große Ereignis, da soll ein Windradpark entstehen. Und dann wird so dieses Geflecht der Leute und wie die darauf reagieren und was für politische Querelen gibt, beschrieben. Das ist ein ziemlich dickes Buch, ich weiß gar nicht, so 600 Seiten müsste das wohl haben oder vielleicht sogar ein bisschen mehr. Okay. Und das ist aber, obwohl ich so ganz dicke Bücher nicht so der größte Fan bin, ist das super. Das ist extrem kurzweilig, weil der Trick ist unter anderem, dass die Kapitel immer aus der Sicht einer Person aus diesem Dorf geschrieben werden. Und die Kapitel haben dann auch immer als Überschrift den Namen dieser Person. Und das sind teilweise dann auch relativ schnelle Kapitel. Also schnell für so ein dickes Buch. Ne? Nicht so wie bei James Patterson, halbe Seite oder so. Schon dann 10, 20 Seiten. Aber das macht es ein bisschen abwechslungsreich. Und das bleibt dann auch relativ spannend. Also es ist ein sehr, sehr gutes Buch und ist auch überraschenderweise ein ziemlich großer Erfolg. Also es ist irgendwie relativ weit oben auf der Bestsellerliste. Mhm. Ich kenne Nullpunkt von der Dame. Da kann ich mich noch dran erinnern vor ein paar Jahren. Irgendwas sagt mir das auch, aber ich glaube, das habe ich nicht gelesen. Das war doch auch irgendwie so ein Beziehungskrimi, oder? Ja, genau. Ging um Beziehungen. Ja, doch, irgendwas sagt mir das. Ich glaube auch irgendwie auf Insel oder so, ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Na, ich habe vor einer Weile gelesen, vielleicht sagt der Autor Robert Williams dir noch was. Robert Williams. Du hattest mir vor einer Zeit mal... Stoner ist, glaube ich, jemand anders. Das ist jemand anderes. Du hattest mir vor einer Weile mal Luke und John geschenkt. Da musste ich mal überlegen, welches das war. Nee, sag mir jetzt gerade nicht. Ist das dieses mit der Kassette vorne drauf? Nee, das ist mit den 2 jungen Männern vorne drauf. Sag mir, jetzt müsste ich jetzt sehen, aber willst du mir dann jetzt erzählen, was von denen? Naja, auf jeden Fall hat er ein neues Buch rausgebracht, Tief in den Wald hinein. Und das ähnelt praktisch schon ein bisschen dem, was du erzählst. Das ist nämlich auch immer aus verschiedenen Perspektiven von verschiedenen Leuten pro Kapitel erzählt. Und da treffen, ich glaube, 4 Familien bzw. 4 Persönlichkeiten aufeinander, die aus ganz verschiedenen Gründen in einen abgelegenen Wald ziehen oder flüchten und dann immer wieder so ein bisschen aufeinandertreffen. Sich vorher nicht kannten, sich vorher vielleicht doch kannten. Die einen ziehen in den Wald, weil ihr Kind nur im Wald ruhig ist. Die haben riesige Sorgen darum, dass es ihrem Kind schlecht geht, weil es nur schreit. Und dann entdecken sie, okay, im Wald schreit es nicht, also ziehen sie in den Wald. Der andere mag halt diese Abgeschiedenheit und ist nicht so der soziale Typ. Und der andere verliert seinen Job und zieht dann in den Wald, weil es da halt günstig ist. Und dann gibt es da noch einen Raubüberfall beispielsweise, in dem diese Persönlichkeiten aufeinandertreffen und solche Geschichten. Das ist auch sehr spannend, dadurch, dass sich immer abwechselt in den Perspektiven der Leute und dass manche Ereignisse halt doppelt erzählt werden. Das klingt ganz interessant. Und das heißt tief in den Wald? Tief in den Wald hinein. Tief in den Wald hinein. Da muss ich mal nachgucken. Habe ich noch nicht in der Hand gehabt. Gibt es auch als Taschenbuch direkt. Liest Ach so, sich ja. sehr simpel. Meistens gucke ich erst bei den gebundenen Büchern, was es neu gibt. Ja, Welcher das. Verlag? Gottes Namen. Warte, muss ich nochmal gucken. Das ist der Verlag mit dem Berliner Löwen drauf da. Galliano? Nee. Berlin Verlag Taschenbuch. Ah, okay. BTB. Ein guter Verlag. So, dann Also. habe ich noch einen zweiten Buchtipp. Okay. Und zwar, aber das ist nicht für jeden. Also weiß ich auch nicht, ob das für dich ist. Das ist, die Sprache ist schon sehr aggressiv und ich würde so eine Sprache nicht sprechen, aber trotzdem hat mich das Buch begeistert. Und zwar ist das von einem Mensch, das ist eine Autobiografie in gewisser Weise. Also es ist eine wahre Geschichte, es ist kein Roman, so also wie unter Leuten. Okay. Und zwar heißt der Autor James Rhodes und das Buch heißt Der Klang der Wut. Und dieser James Rhodes, bist du noch da? Ich bin noch da, ja. Weil es gerade geknackt hat. Aber das ist, ich glaube, am Sonntag ist ja nach 2 Stunden immer diese komische Wartungszeit hier. Ja, wir werden einfach nur abgehört. Verliert man ja manchmal die Verbindung. Also der ist James Rhodes. Das ist ein Konzertpianist. Ja. Der ist aber, das sagt der Titel schon, der Klang der Wut. Und das kannst du ja auch schon dran denken, dass ich sage, von der Sprache her ist das ein bisschen arg aggressiv. Also der hat einen relativ langen Weg, bis der so also Konzertpianist wurde. Weil der wurde irgendwie als Kindler von seinem Sportlehrer missbraucht und ist dann hinterher, der hat zwar dann als Jugendlicher auch schon Klavier gespielt und fand das auch ganz gut, aber ist dann dadurch diese Sache komplett abgerutscht und mit Drogen und Alkohol und hat sich dann mit Rasierklingen da aufgeschnitzt und musste in der Psychiatrie mit Selbstmord versuchen und allem drum und dran. Und dann hat er aber irgendwann wieder das Klavierspielen und so die Musik entdeckt und dann ist er da quasi wieder rausgekommen. Und der beschreibt dann aber in einer sehr, sehr heftigen Sprache, wie das alles so war und wie der dagegen angegangen ist und aber auch wie er seine Begeisterung für die klassische Musik. Und das ist ganz interessant, aber er schimpft auch sehr, wie die klassische Musik heute den Leuten nahegebracht wird und dass man so ja keine Jugendlichen kriegt und dass er das alles ganz anders machen möchte. Also er geht so ein bisschen so um diese Musikwelt. Und wenn man sich mal eine CD von dem anguckt, dann kannst du auch, wenn du das Cover siehst, dann wirst du nicht wissen, dass das klassische Musik ist. Weil das sieht dann eher aus wie so ein typisches Rock- oder Pop-Cover. Also Macht der es denn präsentiert nun das Ganze auch ein bisschen anders. Sinn gewissermaßen? Ganz kurz noch, als Ja. letztes, er erzählt zum Beispiel bei einer Geschichte, da hat er eine Doppel-CD mit einem Live-Konzert veröffentlicht. Ja. Da war ihm das auch sehr wichtig, dass zwischen den Stücken, die er spielt, erzählt er mal auch ein bisschen was zu den Komponisten, dass das alles mit da drauf bleibt, damit das wirklich so ist wie ein Live-Konzert. Und weil er aber auch bei diesen Sachen da so teilweise Worte benutzt, die man normalerweise nicht benutzt, hat er gesagt, wäre er ganz stolz, dass das die erste Klassik-CD ist, die so einen Parental Advisory-Sticker bekommen hat. So, jetzt meine Frage. Macht das denn Sinn, wenn man das Buch liest, so ein gewissermaßen so ein bisschen Ahnung von der klassischen Musik zu haben oder sich da so ein bisschen auszukennen? Den muss man nicht haben. Also was der macht, ist erstens, dass er vor jedem Kapitel kurz immer ein Stück nennt. Das ist quasi jetzt der Soundtrack zu diesem Kapitel. Okay. Und dann schreibt er immer so eine Seite oder eine halbe Seite irgendwas über dieses Stück. Und schreibt das auch sehr locker, schreibt so zu diesen Rahmenbedingungen von dem Komponisten und wie der gelebt hat. Aber das klingt dann eher so, als wenn der Komponist ein ganz normaler Musiker ist. Also wenn er dann über Bach liest, liest sich das eher so, als wenn du über einen zeitgenössischen Künstler im Rolling Stone liest. So schreibt er das dann eher. Und der hat dann irgendwie, das habe ich mir aber nicht angeguckt, ich habe aber ein paar CDs von dem, der hat einen Link, der steht in dem Buch, wo man sich diese Stücke zu den Kapiteln, glaube ich, auch anhören kann. Er ist ja nun selber Pianist und kann das alles einspielen. Und da schreibt er am Ende auch, der hat auch jetzt sein eigenes Plattenlabel. Also ich nehme an, dass man das dann auch nachhören kann. Aber man kann das auch, ohne dass man das weiß, meines Erachtens gut lesen und gut verstehen. Sind das bekanntere Stücke, die du auch kanntest beim Lesen? Also eine ganze Menge kannte ich, nicht alles. Okay. Also es klingt auf speziellere Weise sehr interessant auch. Ich habe es auch noch nie gesehen oder gehört. Mir sagt der Verlag auch gar nichts. Nagel und Kimche habe ich noch nie gehört, ehrlich gesagt. Von denen habe ich noch ein anderes Buch neulich entdeckt. Und zwar die, heißt das von Castle Freeman, Männer mit Erfahrung. Das kam nämlich im Literaturclub im Schweizer Fernsehen. Okay. Das ist mehr so ein Tarantino-artiges Buch. Das hat mir aber nicht so gut gefallen wie dieses. Aber ansonsten davor, bis auf diese beiden Bücher, habe ich von denen, glaube ich, auch nichts. Okay. Ja. Ja, das war mein zweiter Literaturtipp. Und dann habe ich noch hast du noch einen zweiten Buchtipp? Ich lese momentan noch was, aber ich glaube, als Buchtipp, da warten wir erst nochmal drauf, bis ich durch bin. Okay. Willst du nicht vorher verraten, was das ist? Es ist tatsächlich ein Jugendbuch. Wobei das ja nicht ausschließt, dass es auch für andere Leute interessant ist. Ich will es aber erstmal durchlesen, erstmal gucken, in welche Richtung es geht. Stimmt. Es gab neulich eine Quizfrage, die mit Literatur zusammenhängt, die ich sehr gut fand. Oh je, jetzt muss ich mich hier wieder. Jetzt muss ich mich hier wieder äußern. Ja, die kannst du beantworten, weil das weiß ich, weil das Buch hast du mir empfohlen und das habe ich auch gelesen und das war auch sehr gut, das Buch. Aber die Frage war, fand ich sehr gut. Und da haben mich auch gewundert, dass diese Frage in einer, so einer Standard-Quiz-Sendung im deutschen Fernsehen lief. Und zwar, jetzt muss ich versuchen, die so halbwegs zusammenzubekommen. Wie heißt das Buch von Ben Lerner, so heißt er, glaube ich, ja. In dem der Film Zurück in die Zukunft eine wichtige Rolle spielt? Und die Antwortmöglichkeiten sind Nummer 1, also da gab es 3 Antwortmöglichkeiten, das waren nicht mit 4 Antwortmöglichkeiten, 3. Die erste Antwort war 1Q84. Vom Japaner? Die Möglichkeit war 22.04. Ja. Und die dritte Antwortmöglichkeit war 39,90. Und jetzt bist du dran. Ja, das erste kann man natürlich ausschließen. Das ist ja von diesem japanischen Autoren oder chinesischen. Das letztere. Japanisch? Wie heißt er? Irgendwas mit HHK, irgendwas. Haruki Murakami. Okay. Ja, das zweite ist es natürlich, 22:04. Wundert mich jetzt auch, weil das ist, glaube ich, auch eher ein schwieriger zu bekommenes Buch. Ist das letztere auch ein... Ich glaube, der Trick bei der Frage... Ja, ist das letztere auch ein bekannter Titel? Ich gehe davon aus, dass das keiner liest oder gelesen hat, aber dass die Verbindung zu Zurück in die Zukunft. Ich glaube, das ist der eigentliche Trick dabei. Ja, okay. Ist denn das letztere auch noch ein... Uhrzeit 22:04 in dem Film direkt entsprechend vorkommt. Sind das letztere, die letztere Antwortmöglichkeit auch noch irgendwie ein bekannter Titel aus von irgendeinem Buch? Ja? Kennst du das gar nicht? Nee. Das ist der französische Autor, ich weiß nicht, wie man ihn ausspricht, Frederic B. Beder oder so, Beck Beider, so schreibt sich das, glaube ich. Das war damals das erste Buch, was er geschrieben hat. Ist schon ein Weilchen her und da 39,90, da ging es um. Also der ist ein Autor, der ursprünglich in der Marketingwelt gearbeitet hat. Und da ging es tatsächlich um diese Werbemarketingwelt, die bloßzustellen. So ein Roman war das. Und da spielt irgendwie das war dann tatsächlich diese 39,90 bezog sich dann auf Geld. Das war dann quasi, ich weiß gar nicht, ob das D-Mark war und dann der Wert des Buches. Ich glaube, das Buch hieß tatsächlich im Deutschen genauso viel, wie es damals gekostet hat. Und ich meine, das war vor der Eurozeit. Mhm. Nee, eigentlich ist das sehr teuer, oder? Ich überlege gerade, haben gebundene Bücher damals 39,90 Mark gekostet? Fragst du definitiv den Falschen. Ne? Das könnte sein. Doch, das könnte sein, weil heute kostet so ein gebundenes Buch 20 Euro. Das kann dann sein, dass es damals 40 Mark gekostet hat. Ne? Ja, möglich ist es. Ja. Ich meine, das war irgendwie gehörte mit zu dem Konzept des Buchs, dass das Buch quasi, dass der Titel des Buchs quasi gleichzeitig auch der Preis ist. Ist zumindest marketingtechnisch sehr clever. Ja, ging ja darum, die Marketing-Sachen halt bloßzulegen und der Titel sollte dann im Prinzip aussagen, eigentlich will ich nur, dass du mich kaufst. Scheint geklappt zu haben. Man hätte da schwer angeben können in der Quiz-Sendung, indem man sagt, habe ich alle gelesen. Hättest du wahrscheinlich sagen können. Gesagt, die haben alle nur über Zurück in die Zukunft gerätselt. Da hat keiner auch nur versucht, das auf irgendein Buch zurückzuführen. Kannten die ja noch nicht mal das japanische Werk? Nee. Das ist schon traurig. Die sind aufgrund der Buchstaben 1Q84 gar nicht auf die Idee gekommen, dass das ein Buch ist. Das kennt man doch eigentlich. Das war doch selbst. Hat keiner was gesagt in diese Richtung. Das war doch selbst eine ganze Weile in den Bestsellerlisten. Ja, die lesen ja meistens nicht die Leute, die im Fernsehen sitzen. Jetzt musst du mir noch einmal ganz kurz, also es freut mich erstmal, dass dir das Buch von dem Lerner gefallen hat, was ich dir empfohlen hatte. Ja, jetzt, ist gar nicht einfach zu lesen. Das hat stimmt. Ich mich ein bisschen gewundert, dass du sagst, das wäre sehr gut. Ich dachte, das ist so. Ja, deswegen war ich mir auch nicht so sicher, wie es dir wohl gefällt. Aber ich fand das gut. Mhm. Und hab dann später auch gesehen, dass auf der Homepage von dem Brad Easton Ellis das auch ziemlich positiv besprochen worden ist. Okay. Ja, ich war mir durch die Schwierigkeit des Buchs auch nicht ganz sicher, ob es dir jetzt gefällt oder eher nicht. Aber dann bin ich positiv überrascht. Also mir hat es sehr gut gefallen auch. Ja, ich absolut. Fand das gut. Ich muss nur noch mal gucken, was ich mir in den USA, ob ich mir da auch ein, zwei Bücher hole und wenn ja, was. Ja, dann kannst du mal schön ein bisschen was Englisches holen, ne? Ja, ja, klar. Also dann muss ich mir noch vorher überlegen, von bestimmten deutschen Autoren, nicht von deutschen Autoren, von bestimmten Autoren, die ich auf Deutsch gelesen habe, ob ich da mir mal eine vernünftige Auswahl auf Englisch dann besorge. Kannst ja mal den Ben Lerner auf Englisch holen, das wird sicherlich ein großer Spaß. Nee, das mache ich nicht. Also wenn, dann würde ich eher sowas, es gibt ein Buch, was ich in den 80ern gelesen habe von Jay Maker & Ernie, was mittlerweile auf Deutsch gar nicht mehr zu bekommen ist. Okay. Und da würde mich interessieren, ob es das tatsächlich, das ist ja jetzt auch schon 30 Jahre her, ob es das noch in bestimmten amerikanischen Läden in einer schönen amerikanischen Ausgabe gibt. Das würde ich mir eventuell dann nochmal holen. Mhm. Weil das habe ich sowieso 10-mal gelesen, da weiß ich auch, worum es geht. Das ist dann nicht so schwierig, auf Englisch zu lesen. Ja, ich glaube, dann sind wir so langsam in Richtung Ende. Ja, das ist auch ganz gut. Ich bin jetzt auch beim letzten Hemd und ich habe jetzt auch keine Lust mehr zu bügeln. Okay, du hast also tatsächlich 2 Stunden durchgebügelt. Aber wenn ich in den Schrank gucke und die Zahl der gebügelten Hemden, dann habe ich wenigstens das auch alles erledigt und muss dann nächstes Wochenende vor meinem großen Flug nichts mehr machen. Ich habe also sowohl für die nächste Woche als auch für die Woche danach für meine Reise dann ausreichend. Schon mal. Ja. Das ist die Power of Positivity. Ja. Ja, ich denke dann. Ist nicht die Power of Positivity, das ist die Frage der Vorbereitung. Also. Durchhaltevermögen, würde ich es nennen. Ja. Ja, ja, dann werden wir uns nächste Woche natürlich schön Extreme Worlds angucken und das dann möglichst bald besprechen. Heißt also wahrscheinlich in 2 Wochen. Vielleicht kann ich das ja im Flugzeug gucken. Vielleicht hast du ja Glück. So, ganz kurz, gibt es noch irgendwas an Kinofilmen, wo du sagst, weil im Flugzeug gibt es ja mal einigermaßen aktuelle Kinofilme. Manche sind dann, weiß ich nicht, vor 1-2 Monaten oder so im Kino gewesen. Ich habe ja diesen langen Flug. Gibt es noch irgendwelche Filme, wo du sagst, die soll ich mir im Flieger angucken? Na, ich gehe ja nicht mehr ins Kino. Ich warte ja immer auf Blu-rays. Also ich habe jetzt zum Beispiel vor einer Weile endlich mal den Star Wars gesehen. Ich glaube, den habe ich auf einem Flug schon gesehen. War so ganz nett, aber jetzt auch nichts Besonderes. Ansonsten schwierig zu sagen. Also ich habe Spotlight gesehen vor einer Weile, den Oscar-prämierten Film. Mit den Journalisten. Genau, mit den Journalisten, die den Skandal in der Kirche aufdecken. Den habe ich auf Englisch im Flieger gesehen. Das war Shanghai. Der ist schon eine Weile da draußen gewesen. Hm. Ja, den habe ich auch im englischen iTunes Store gesehen. Dementsprechend natürlich auch auf Englisch, den gibt es ja noch nicht auf Deutsch. Ebenfalls vor einer Weile gesehen hatte ich A Room mit Brie Larson. Das ist dieser, der ist mir, glaube ich, zu düster von dem, was ich gelesen habe. Ja. Der ist, na, der ist sehr gut gemacht. Also insbesondere auch in Anbetracht dessen, wie weit die Räumlichkeiten da einbegrenzt sind und so. Gerade das macht den Film so besonders. Der hat einen Oscar dafür gewonnen, ne? Ich bin mir nicht sicher. Ich glaube, Brie Larson war nominiert als beste Schauspielerin. Ich weiß nicht, ob sie es auch gewonnen hat. Kann sein. Ich meine, die hat den Oscar gewonnen. Das kann gut sein. Der ist auf jeden Fall auch sehr gut. Okay. Dann habe ich... Den dürfte es auf jeden Fall im Flieger geben. Ja, den kannst du mal angucken, der lohnt sich. Sonst noch was? Der ist ja minimalistisch. Ich bin ja da 10 Stunden am Fliegen. Ja, ich habe jetzt vor einer Zeit einen Disney-Film gesehen, das dürfte dich jetzt nicht so sehr interessieren. Wie Zeichentrick oder was? Animationsfilm, Alo und Spot. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht so das, was du dir auf dem Flug anguckst. Nee, das guckst du nicht an. Das sind ja Kinderfilme, warum guckst du denn Kinderfilme? Ja, mach ich doch immer. Und ansonsten gucke ich eher Serien. Ja, Serien gibt's, als ich das letzte Mal geguckt habe, gab es eine Staffel, irgendwie Big Bang Theory, kommt man sich da durchgucken. Ja. War eine ganz alte Staffel, da dachte ich, nee, da machst du jetzt nicht. Und da war noch irgendeine andere Serie, da gab es aber, glaube ich, nur 2 Folgen. Da habe ich gesagt, da macht ja Big Bang jetzt dann auch nichts. Also das Serienthema ist in diesem Flugsystem noch nicht so ganz angekommen. Dabei macht das ja eigentlich viel mehr Sinn, über so einen langen Flug eine Serie möglichst komplett zu gucken, ne? Ja, die Leute wollen ja, dass du im Prinzip maximal 2 Stunden wach bist, dein Zeug isst und den Rest des Flugs schläfst. Die wollen ja nicht, also ich habe ja letztes Mal bei dem Flug auch diesen Film Boy geguckt, der ging ja 3 Stunden oder so. Ja. Und das war der, glaube ich, 3. Film, den ich geguckt habe. Die anderen hatten ja alle ihre Fernseher aus und ich habe ja da, ich glaube, das ist für die Leute auch nervig, wenn da die Passagiere nicht ruhig sind, sondern da die ganze Zeit machen. Aber das war taktisch, war das für mich natürlich ideal, weil dadurch, dass ich nicht im Flug geschlafen habe, konnte ich natürlich, als ich angekommen bin, abends schlafen. Wenn du zu viel auf dem Hinflug zu viel schläfst, dann kommst du da um 6 Uhr abends an, dann bist du natürlich um 10 Uhr abends noch nicht wieder müde, weil du da gerade erst irgendwie 7-8 Stunden im Flieger geschlafen hast. Das macht dann auch keinen Sinn. Ja, hast du halt die Bedienung ein bisschen genervt. Auf dem Rückflug war das anders, ne? Beim Rückflug war das ja dann in die andere Richtung, zu einer anderen Zeit, da habe ich dann viel geschlafen. Das war auch besser so. Naja, dann kannst du ja in ein paar Wochen uns dann hier die aktuellen neuen Filme erstmal vorstellen hier. Ja, werden wir für dich erstmal ein Filmsegment einrichten. Bis dann werde ich sicherlich auch noch das ein oder andere gesehen haben. Mal gucken, was ich gucke, ob ich was gucke oder ob ich auch was lese, das weiß ich noch nicht. Was ich auf jeden Fall auch noch stehen habe, worauf ich noch warte, ist Alien, der Originalfilm aus den, ich glaube, 70ern. 1978 ist das, glaube ich, habe ich gesehen. Ja, der wartet noch auf mich. Dunkel ist, sonst bringt das mit diesem Effekt nicht so furchtbar viel. Nee, ich weiß. Es geht ja im Prinzip nur um eine Szene in dem Film. Ja, verrate mir bloß nichts. Nee, ich verrate nichts, aber im Wesentlichen gibt es einen Schock. Das ist so ähnlich wie Hell in a Cell. Man wartet die ganze Zeit und ja. Und dann nachher springt das Alien irgendwie von der Cell runter auf so einen Tisch. Klingt gut. Sollte ich mir vielleicht bald mal angucken. Ja. So, wir müssen mal zum Ende kommen. Das sehe ich genauso, in Anbetracht dessen, dass ich ja der arme Mann bin, der das hier alles noch hochladen muss. Ja, dann würde ich sagen, mit viel Glück und viel Segen hören wir uns dann in 2 Wochen wieder mit dem Review zu Extreme Rules. What? Richtig? Das ist so. Ja, dann könntest du dir in der Zwischenzeit auch für den Flug vielleicht auch noch die neue 3 Fragezeichen zulegen, dann könntest du da auch noch ein paar Worte zu verlieren. Da leider morgen die Geschäfte geschlossen haben, wird das wahrscheinlich eng werden. Kannst du dir ja downloaden. Ich muss mal gucken, ich weiß es noch nicht. Das ist auf jeden Fall eine sehr gute Folge. Das habe ich vernommen. Also auf der Liste habe ich das. Und dann noch habe ich schon wieder vergessen, in den Wald hinein. Ja, tief in den Wald hinein sogar. Tief, genau, tief. Das fehlte mir. Ich wollte gerade sagen, in die Tiefe hinein, aber tief in den Wald hinein. Da werde ich mich mal drum kümmern. Und ich merke mir mal das Buch des Piano-Künstlers. James Rhodes heißt der Mensch. R-H-O-D-E-S. Und am besten kann man das sich, glaube ich, merken, wenn man sich der Klang der Wut nennt. Der Klang der Wut merkt. Nicht ja, nennt. Ich habe es hier schon nebenbei offen. Ja. Ja, dann würde ich sagen, ist diese Woche tatsächlich alles gesagt, was gesagt werden kann. Wir haben bis von WrestleMania ausgehend alles Revue passiert, was man überhaupt nur Revue passieren lassen kann. Ja. Ja. Und wie immer sind dem Herren die letzten Worte. Palim, palim.